Hallo zum Krübel Krübel Sechsten, oder? Ja, richtig, der Sechste. Möb, Möb, Spieleabend. Und ja, heute haben wir auch mal wieder recht viele Mitspieler. Da ist unter anderem mal wieder der René. Und mit veränderten Twitter-Namen. Mit verändertem Twitter-Namen, genau, und Dummnachtung. Dann haben wir da noch die Bärlein. Genau. Dann haben wir da noch den Jan. Einen wunderschönen guten Abend. Und dann haben wir da noch jemanden, von dem ich nicht weiß, wie er angesprochen werden möchte. Ich glaube, die meisten verstehen es unter Aristocats. Schönen guten Okay. Abend. Hallo. Dann notiere ich mir jetzt in irgendeiner lustigen Reihenfolge. Dann schreibe ich erstmal Aristocats. Dann Kompliziert. schreibe ich die Bärlein. Auf. Dann schreibe ich mir mal den René auf. Und dann noch den Jan. Und dann vergesse ich auch nicht, mit wem ich zu reden habe. Später wird vielleicht noch der Duffrider hinzustoßen oder wahrscheinlich noch der Duffrider hinzustoßen. Und dann haben wir eine schöne Spielerunde. Und haben wir denn schon eine Idee, mit was wir anfangen? Darf ich noch kurz dazu sagen, wir sind im www zu sehen Wow. auf chat.mipmip.com und Stimmt. da macht ihr ein bisschen weiter, also bei diesen eigentlich kaum sichtbaren Pfeilen oben rechts und da klickt ihr ein paar Mal drauf, egal in welcher Richtung, aber nur eine ist die richtige. Wenn ihr die richtige Richtung gefunden habt, dann geht es ein bisschen weiter und dann seht ihr irgendwann Mipmip 5 und da geht ihr rein. Oder ihr geht einfach, schreibt einfach in den Chat Raute mit 5 und klickt da dann drauf. Das geht auch. Das sollte auch funktionieren, richtig. Richtig. So, dann haben wir das auch geklärt. Ich bin ja nächsten Monat bei den PMPs, da müsst ihr mal gucken dann. Jo. Ja, bei der Live-Show bei. Das Metal-Bärlein. Ich freue mich. Ja. Ja. Meine Kur ist ja bewilligt worden jetzt und am 5. Dezember geht das los in Löhne. Und die machen das mit Video, das heißt, du bist sogar zu sehen, oder? Ja, ja, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, das wird los sein. Das wird cool. Und am wievielten ist das? Am 5. fahre ich dahin, 5. Dezember. Und aufgenommen wird auch an dem Tag, oder? Ja, für 3 Wochen bin ich dann da. Bis genau 26. Dezember. Ja, ich meine, in PMP, wann wirst du bei denen sein? Die machen das denn, wenn ich da bin. Dann müssen wir Also. gucken. Genaues Datum hast du noch nicht. Nee, nee. Nee, gut. Aber wir wissen schon Bescheid, dass ich komme. Das ist schön. Ja. Das freut mich. Dann werde ich Ja. da auf jeden Fall auch mal wieder reinhören. Ich ertrage diese Musik irgendwie nur dreimal im Jahr und zweimal hatte ich jetzt schon. Und da hast du Glück gehabt. Kannst du überhaupt nicht. Also immer wenn die Musik spielt, mache ich ganz leise, weil ich kann die Musik mag ich nicht. Dann bin Aber ich. die Leute halt Ja, die sind lieb. Das ist ja. wohl wahr. Und dann. Da bin ich auch ab und zu mal im Chat, ohne dass ich da was höre. Dann denke ich mir immer, okay, Ja. was soll ich mir das anhören oder so. Genau. Nee, ich mag die Musik überhaupt nicht. Ja. Aber einen Abend werde ich da mal durchstehen und dann machen wir dann mal eine Live-Show. Das freut mich. Da bin ich dann Ja. auf jeden Fall dabei. Da musst du mir dann auch auf jeden Fall nochmal twittern, wann das genau ist. Und da muss ich auch Ja, groß Werbung natürlich. machen. Das ist Klar. ja. Ach. Einfach einen Laptop. Das wird ein Spaß. Ja. Gut, nichtsdestotrotz sind wir hier zum Spielen und ich glaube, der René hatte irgendwie einen dringlichen Wunsch, was er gespielt wissen wollte. Richtig, denn wer es kennt, wird es kennen. Schwarz-Weiß, ja, nein, heißt das Spiel und das ist ein unglaublich tolles Spiel, wie ich finde. Ein unglaublich, unglaublich super tolles Spiel. Wer es kennt, wird es kennen, habe ich schon gesagt. Wer es nicht kennt, dem erkläre ich jetzt die Regeln. Das ist lieb von dir. Es darf eine Runde lang, Quatsch, eine Minute lang gefragt werden. Jeder darf sich, denke ich mal, einen raussuchen, den er fragen will. Oder, also die Regelung machen wir dann danach. Aber in einer Minute darf der Befragte nicht die Antworten Ja, Nein, Schwarz und Weiß geben. Das ist Hört sich so, gut an. so weit so einsichtig. So, dann gucke ich jetzt doch mal, ob es irgendwo eine Online-Stoppuhr gibt. Mensch, Stopp. Boah. ist das nicht bestimmt als IRC-Chat-Plugin oder so, dass es Man das schon darf gibt bei Ja uns? und Nein nicht sagen und was noch? Schwarz und Weiß. Ja, nein, schwarz und weiß. Ja, nein, schwarz und weiß. Mhm. So, keine Ahnung, ob es ein IRC-Plugin gibt. Es gibt das Ding Time, aber wie genau ist das? Also Fragezeichen Time macht da... da schreibt er, glaube ich, keine Sekunden dazu. Ja, schreibt er gar nichts. Da schreibt er gar nichts mehr. Oh, dann ist der kaputt. Oder war es Date? Nee. So, jetzt muss ich gerade noch was aufschreiben. Hier, So, ich habe mir meine Notizen jetzt schon gemacht. Das ist schön. Also, ich schreibe mal noch in den Chat. Ja, nein, schwarz. Damit er immer abgucken kann. Genau, dann weiß man immer noch, was man nicht sagen dachte. Sehr schön. Ja, denn ist Time wohl kaputt. Dann müssen wir Time über eine Stoppuhr machen. Ist ja auch gar kein Problem. Ist ja alles da. Das Internet hat sowas ja. So, dann... Uiuiui. Da ist eine. Wer selbst mitstoppen will. Ja, denn der die Idee gehabt hat, der darf dann auch gleich mal irgendwie anfangen, irgendwie dumme Fragen sich auszudenken, weil sich dumme Fragen ausdenken, da muss man erstmal reinkommen und der René wollte das ja so und da muss der René damit auch anfangen. Okay, wen will der René ausfragen? Ich weiß den nicht. Den nächsten in der Reihe, Jan? Den nächsten in der Reihe, denke ich mal, ja. Dann wäre es mir irgendwie klar. Dann wäre das Jan. Viel Spaß, Jan. So, und dann sag ich jetzt mal 3, 2, 1, los! Lieber Jan, in welcher Sendung bist du denn gerade? Im Spieleabend. Und in deiner Klasse, hören die Sendung? Ich weiß es nicht. Weil mir würde es ein bisschen komisch vorkommen, wenn die ganzen Leute meine Sendung hören würden, ne? Ja, mir nicht, ich bin das gewohnt. Ja. Und ein Ja zählt nicht. Das ist auch ein Ja. Ja, eben. Ah, scheiße. Jan ist raus. Sehr schön. Keine Minute durchgehalten. Machen wir mit Punkten. Guter Einstieg, aber. Sagen wir so, ich schreibe mal dem Jan jetzt minus 100 auf. Das sieht so schön aus unter dem Namen Jan. Oder, und mir plus 100 oder was? Nö, du bist ja dann später dran. Na gut, okay. So, dann muss jetzt der Jan mir eine Geschichte erzählen, auf die ich nicht ja, nein, schwarz und weiß sagen darf. Will jemand anders die Stoppuhr führen oder soll ich selber? Ich mache das gerade mal schnell. Ich klicke mal auf den Link hier. Uiuiui. Hm? Das dauert. Countdown Timer. Ach, hier. Ah, hier, guck mal. So, ich klicke 3. So, geht das überhaupt? Nein, das geht gar nicht. Ich muss hier gerade mal die Skripts aktivieren. Och Gottchen. Ich mache das schnell. Ich muss erstmal noch die Skripts aktivieren. Das System hochfahren und den Zündschlüssel umdrehen. Ach so. Klick ja links und so. Möchte jemand hier, die Stoppuhr machen? Ich habe die Stoppuhr jetzt auch kapiert. Okay, warte mal. Du hast die Stoppuhr kapiert, das ist aber toll. Wenn alle Zeiger oben sind, ist 0. Ach, eine Minute. Okay. 1 und dann 0. So. Alles klar. 3, 2, 1, los. Fährst du noch heute zum Brandenburger Tor? Das wird wohl noch so sein, ja. Scheiße, ich bin raus. Fuck. Das war dann schlecht. Hat die Alex jetzt auch minus 100. Dann hat die Alex jetzt auch minus 100. Schreibe ich auf. Okay. Ich sollte vielleicht, bevor ich zum Brandenburger Tor fahre, noch 1 bis 3 Tassen Kaffee trinken, weil ich bin wohl nicht mehr ganz wach. Also meine nächste Frage wäre gewesen, welche Hautfarbe hast du? Schweinchenrosa, aber gut. Okay, gut, weiter geht's. Aristocats, ich bin dran. Ich hatte euch gerade verloren, aber jetzt seid ihr wieder da. Oh, na, schön. Du bist auch als nächstes dann erst dran. Erstmal ist jetzt der Aristocats dran, den ich mit lustigen Fragen löchern darf. Soll ich die Stoppuhr machen oder machst du wieder? Da ich jetzt auch aktuell beschäftigt bin und du ja jetzt weißt, wie die Stoppuhr geht, mach doch. Okay, alles klar. Bereit? Bereit. 3... 2, 1, los. Ja, dann, wie war denn dein Tag heute? Ach, der ist gar nicht da. Restocats? Wie, der ist weg? Wo ist denn der hingestolpert? Ins Vererben. Aber er wird uns doch angezeigt. Er tut doch so, als wenn er da ist. Steht da vielleicht irgendwas? Nö, dann steht auch nichts. Dann würde ich mal sagen, machen wir einfach in der Reihe weiter. Alex, du machst mit Berlin. Mit Regina. Berlin. Okay. Gut, dann Berlin. Dann wann können wir denn starten? Du musst uns einen Startpunkt geben erstmal, René. Okay. Ach so, 3, 2, 1, los. Berlin, wie war denn dein Tag heute? Mein Tag war heute super gut. Hast du denn heute früh deinen Tag gestartet? Ich habe meinen Tag heute so um 8:30 gestartet. Oh, das ist ja entspannter Morgen. Warst heute auch schon draußen, wenn du einen super guten Tag gehabt hast? Ich war heute nicht draußen, nein. Du warst nicht draußen? Yippie! Dann hat das Bärlein auch 100 minus. Mal gucken, wo wir die später wieder aufholen. Muss ich irgendwo Tausenderpunkte vergeben oder so. So, dann ist jetzt das dran, das Bärlein den René zu fragen. So, soll ich dann selber meine Stoppo machen? Ich kann gerne Stoppo wieder machen, das ist gar kein Problem. Na dann sage ich mal 3, 2, 1, los. Hast du eine weiße Hautfarbe? Ich würde mal sagen, so Schweinchenrosa. Schweinchenrosa. Ich sag mal Schweinchenrosa. Was ist das denn für eine Hautfarbe? Das geht ja gar nicht. Na, ich find's okay. Gut, okay, findest du okay. dein Tag war auch gut? Och, ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Ah ja. Hast du viel getan heute oder wenig? Ich würde mal schon sagen, relativ viel. Was hast du gemacht? Ich war vor allem in der Schule. Vor allem in der Schule und danach habe ich noch ein bisschen Twitter geschaut. Und dann habe ich, ja, so Sachen. Magst du gerne Twitter? Ach, Twitter finde ich super. Twitter finde ich ganz, ganz toll. Okay. Und was trinkst du gerade? Bier? Ich trinke gerade Cola. Cola. Cola. Cola Light? Cola, Afrikola, Afrikola. Afrikola. Und die magst du gerne? Die finde ich super. Die hat einen Geschmack, der ist ein bisschen... Ja, toll. Geschafft. Ja. Ja, dann hat der René jetzt keine minus 100 Punkte. Das ist ja, dann ist er. Aber da wir jetzt den Aristocats ausgelassen haben und er jetzt wohl wieder da sein will. Ja, ich weiß nicht, hört ihr mich denn? Wir hören dich wieder. Nein, wir hören dich. Warum? Nee, wir hören dich nicht. Müssen wir den jetzt noch irgendwie eintakten? Dann, weil der René das so gut kann, darf er jetzt mit dem Aristocats noch eine Runde machen. Okay. Alles klar. Sekunde. 3, 2, 1, los. Na, wie war dein Tag? Kann ich klagen, war okay. War super, ja? Die einen sagen so, die anderen so. Bist du auf Arbeit glücklich? Man sollte auf seiner Arbeit generell glücklich sein, sonst macht man es falsch. Ja, stimmt, hast du recht. Trinkst du viel Kaffee auf Arbeit? Ich bin nicht so der Kaffeetrinker. Nicht? Also bist du mehr so ein schwarzes Schaf, ja? Wer hat dir das denn gesagt? Nein, ich weiß nicht. Nicht alle sind so schneeweiß wie du, oder? Also ich meine wegen Unterschied zwischen schwarz und weiß, habe ich das jetzt gesagt. Jetzt muss ich die ganze Zeit an Rosenrot denken. ja, es ist, liegt natürlich nahe, der Vergleich zwischen schwarz, weiß und rot. Bist nicht so der Kaffeetrinker. Was trinkst du sonst? Club Mate auf jeden Fall. Juhu. Was trinkst du? Wie trinkst du den? Schwarz oder weiß den Tee? Welchen Tee? Club Mate ist Eistee. Ja, dann haben wir einen weiteren, der keine 100 Minuspunkte hat. Ich wollte dich nur verwirren, Mann. Eigentlich müsste ja jetzt der Aristocats zur Strafe, weil er irgendwie ja auch zwischendrin nicht da war, jetzt auch nochmal sich Fragen ausdenken. Aber dann haben wir irgendjemanden mit doppelten Punkten. Ist denn, ich lese hier gerade Dafreider im Chat, ist er hier auch in Skype da? Ja, natürlich. Ah, dann sagen, schreiben wir den noch dazu und dann darf der Aristocats dann darf da jetzt dusselige Fragen fragen. Oh. So, und das geht los mit 3, 2, 1, los. Also den Namen Darth Vader kann ich mir gut merken, weil es der erste den ich, ist, den ich im Chat gehört habe. Du warst der Schwabe, oder? Nein, auf keinen Fall. Aber es, du kommst schon aus der Gegend da unten? Kann sein. Habt ihr da Probleme mit Ausländerfeindlichkeit? Niemals. Ja, niemals ist doch auch eine andere Form, das Wort zu sagen, das du nicht sagen darfst. Ja, das geht aber schon. Trotzdem. Wer genau hat da gerade ja, aber gesagt? Du hast dich verhört. Ich würde sagen, wir haben einen weiteren auf der Liste mit den 100 Minuspunkten. Aber er hat auch gesagt, kann sein und nicht ja. Er hat ja kann sein gesagt. Okay. Sicher? Ja. Da ich es auch so gehört habe. Okay. Ich glaube nicht, dass ich es da habe. Ich glaube, ich habe es da noch weg. Egal, ja. Schreib auf. Ja, das Foto meine, er hat es nicht gesagt. Okay. Spätestens jetzt hat er nämlich ja gesagt. So. Jetzt hat er ein paar Mal ja gesagt schon. Ich wollte gerade sagen, und da wir jetzt alle in der Diskussion geraten sind und immer noch zwei Leute und der Duffreiter hat jetzt dann halt keinen, der da dusselige Fragen fragen darf. Dafür darf er sich jetzt das nächste Spiel aussuchen. Oder wir machen noch eine Runde. Ich kann mir selber dusselige Fragen fragen. Ha? Ach, ich bin für eine noch eine Runde. Du bist für noch eine Runde? Na dann reiht der Duffreiter sich hinten ein und ich stehe vorne, dann darf er mich jetzt dusselige Fragen fragen. Wer macht die Uhr? Ich mach die Uhr. Alles klar. 3... 2, 1, los. Da Freude? Hast du? Was? Für mich? Okay, ich fange nochmal neu an, ja? Du sollst mich dusselige Fragen fragen, auf die ich nicht gerne in Schwarz und Weiß antworten darf. Ach so. So, wir fangen nochmal neu an, ja? Das ist nett von dir. Also 3. Ja, aber ich habe gar keine dusselige Fragen, die ich frage. Ja, dann musst du die halt jetzt spontan aus dem Fingernagel saugen. Noch nicht spontan oder kreativ. Egal. Kann ich ja fragen, ob die Sonne gelb ist und so ein Quark. Okay. 3, 2, 1, los. Hast du eine Hose an? Das ist eine Hose. Okay. Denn welche Farbe hat ein T-Shirt? Ich trage kein T-Shirt. Aber Skype ist offen. Man hört uns. Und das WLAN-Kabel steckt in der Dose. Das WLAN-Kabel hat die Anna. Die Kekse hast du gegessen? Die Kekse sind noch nicht gekauft. Aber ich krieg einen. Klar. Okay. Wie geht's dir so? Mehr so blassrosa. Aber trotzdem das blau. Ja, manchmal auch lila. War das ein Ja? Ja, manchmal auch Nile? Fuck. Es war wie viele Sekunden vor die Minute rum ist? 5. Oh, fuck. Ich schreibe mir dann mal minus 100 auf und rahm die ein, weil die sind besonders wert. Aristocats, ich frag dich ein paar Fragen. Shoot. Ja. So, also 3, 2, 1, los. Kriegst du auch so viel Durst, wenn du so viel redest? Normalerweise rede ich ja gar nicht so viel. Achso, also gut, du hast jetzt auch noch nicht so viel geredet, das heißt, du hast jetzt auch noch kein Empfinden dafür, ob du viel Durst hast, wenn du redest. Ich habe ja schon viel geredet, ich war nur stumm. Ist ein Nee, Nein? Kann ich die Frage nochmal hören? Ob ein Nee ein Nein ist, weil ein Nee war da gerade. Ein Nee ist ein Nein, würde ich sagen, ja. Oder dann nicht? Hat der Aristokester der ersten minus 100 Punkte. Ich darf stolz darauf sein. Und darf das Bärlein fragen. Wen fragt das Bär? Ach, mich. Nee, das Bärlein, der Aristokester ach so. Wird erstmal das Bärlein fragen. Wo habe ich dir die Stoppuhr gelassen? 3, 3, 2, 1 und los. Ihr kennt euch ja alle schon. Bärlein? Oh, nein, das ist jetzt das Bärlein abhalten gekommen. Vom besten Lernen. Ist alles sehr seltsam hier. Wir haben das Bärlein ist so richtig abhanden gekommen, die steht hier gar nicht mehr in der Liste. Dann sammle ich die mal wieder ein, die ist bestimmt nur rausgestolpert. Ich repräsentiere jetzt einfach mal alle Studenten, die später eingeschaltet haben. Oder auch nicht Studenten. Wer ist Bärlein? Hamburgerin und ja. Ah, okay. At Bärle, glaube ich. At Bärlein. Achso, ich dachte Bärle. Ja, Bärle ist. Nee. Der Schwabe. Ach, oh Gott, ja, ich habe den Namen gerade im Chat gelesen. Ist okay, ja, at Bärlein. Nee, Bärlein ist nicht da und Bärlein ist at Bärlein. Ja. Weil ich den Namen gerade im Chat lese. Hat den Chat noch nicht betreten und hatte es, glaube ich, auch nicht vor. Ist das mit dem Twitter-Account? Wie bitte? Ist das die mit dem gesperrten Twitter-Account? Ja. Okay. Dann folge ich da mal. So. So. Ich kann fürchtlich nichts dagegen tun, dass Bärlein uns abhanden gekommen ist, weil ich kann sie nicht erneut hinzufügen. Okay, dann fragt Aristocats einfach mich fragen, oder? Ja, können wir gerne so machen. Okay, alles klar. Ah, doch, ich kann sie jetzt nochmal anrufen. Also vielleicht ist sie gleich wieder da. Hallo? Ah, da ist sie wieder. Mensch, haben wir die Situation doch noch gerettet. Genau. Du warst weg. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich auch nicht. Okay. Ich hoffe, das passiert uns nicht nochmal. Okay. Ja, du wirst jetzt noch eine Minute Fragen beantworten, und zwar vom Aristocats. Okay. So, und jetzt muss ich wieder die Stoppuhr finden. Sekunde. Es geht 3, 2, 1, los. Hallo Bärlein. Dir geht's gut? Hallo Aristocats. Dir geht's gut? Alles klar soweit? Mir geht es gut. Während du weg warst, haben wir überlegt, ob wir die am Anfang die verpatzten Minuten hinten dran hängen. Ist das okay für dich? Das ist völlig okay für mich. Ja, super. Komplett das Konzept gebracht. Aber du kennst das Spiel schon, oder? Ich kenne das Spiel noch nicht. Ist ein Nein? Nein. Nee, kann man so nicht sagen. Nee. Rauchst du? Ob ich rauche? Ja. Ich rauche. Ich rauche gerne. Hättest nicht Nein sagen können, hätte ich fragen können, ob du früher geraucht hast. Konnte ich nicht. Darf ich ja selbst nicht. Selbst darauf fällst du nicht rein, dass du sagst Nein. Wie machst darauf du das? Ich fühle mich hier total unterbewaffnet. Yay! Yay! Geschafft. Ja, wie machst du das? Frage ich mich allerdings auch. Uns wurde gesagt, wir überhören hier viele Sachen. Wirklich? Ich höre sehr genau zu und ich höre gar nichts. Also, ich bin auch der Meinung, wir hören relativ genau zu. Ja. Eben, na gut. Gut. Aber dann ist das wohl so. Ja, na gut. So, wer hatte diese lustige Runde jetzt angefangen? Der Duffreiter. Dann ist jetzt das Bärlein den René am Fragen dran. So. Okay. Dann 3. Ach Mann, diese Stoppuhr. 3, 2, 1, los! Wohnst du in Deutschland? Ich wohne in Deutschland, richtig. Und wie geht es dir? Mir geht's ganz gut, ich kann nicht klagen. Und was machst du beruflich? Ich bin Schüler beruflich. Schüler? Schüler. Schüler? Schüler. Was schülst du denn? Ich schüle an einer deutschen Gymnasiumschule. An einem deutschen Privatgymnasium. Und hast du da nette Schüler? überaus nett. Ah ja. Und wie findest du dieses Spiel? Gut? dieses Spiel finde ich klasse. Ich meine, es kommt von mir und es kann gar nicht schlecht sein. Das ist richtig, ja. war das Wetter auch so schlecht? Und stopp. Der René hat bestimmt geübt die letzten Tage, weil er wollte das Spiel ja unbedingt spielen und er muss ja gut sein. Ja. Stimmt. Da darf ich nur diesen einen Kommentar nochmal unterbringen. Ich schüle an einer deutschen Gymnasiumschule, das ist ein wundervoller Satz an für sich. So, vor allen Dingen für so einen Gymnasiumschüler. Ja. Das war Absicht. Aber es stimmt tatsächlich, ich habe gestern ein bisschen geübt, aber das war einfach, weil wir das gestern gespielt haben. Das war unbeabsichtigt geübt. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie... Also du hast jetzt die Worte ja, nein, schwarz-weiß noch nicht komplett aus deinem Gehirn verdrängt. Nein. Gut. Vielleicht nicht. Gut. Nichtsdestotrotz bist du jetzt nochmal mit dem Jan dran und dann der Jan nochmal mit dem Duff und dann habe ich irgendwie zweimal irgendwie alle durch hier. Okay. Mhm. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal 3, 2, 1, los. So, hallo Jan. Hallo René. Wir haben ja gestern eine Sendung aufgenommen, ne? Das ist richtig. Ich fand die so toll mit seiner Freundin und allem. Das fand ich auch. Das fandst du auch, ne? Also, ich finde die Sendung hat ja sehr viel Humor. Ich sag nicht, wie sie heißt. Ist gut so, ne? Weil das Cover hat so eine... Dass es gut ist? Genau. Weil ich denke mir, also ich finde dein Cover ja von deiner Sendung ein bisschen seltsam. Das ist sehr viel... Na, ist das Bildrauschen. Das Bildrauschen hat zwei Farben. Welche sind das denn? Achtung. Verfangfrage. Na gut, Rauschen. Also Rauschen, mehr so Bildrauschen? Genau. Genau. Sagst du oft genau? Genau. Das dachte ich mir schon. Haben die dir das als Kind beigebracht? Ach, shit. Jetzt hätte ich gleich eine Schwarz-Weiß-Frage gestellt. Aber das waren so 5 Minuten. Ich muss eigentlich meine eigene Stippe und mitlaufen lassen. Ne? Dann der Jan noch den Duff. Uhr? Bitte? Achso. Ich wollte erstmal wissen, ob der Duff denn da ist oder ob wir jetzt schon wieder jemanden verloren haben. Duff Rider? Ich liebe es. Unsere Skype-Leitung ist am Aua. Duff Rider? Hey, das. Ah. Ja, ich bin da. Ah, ja, ich bin da, sagt er. Gut. dann. Dann haben wir noch einen Hörer, der wissen will, in welchem IRC wir sind. Wir sind in chat.möbmel.com und dann im Raum 5. Und dann geht das mal los mit 3, 2, 1, los! Guten Morgen. Hallo. Findest du, man sollte guten Morgen sagen am Abend? Definitiv. Was machst du denn? Was hast du heute so gemacht? Ich war in der Schule. Magst du die Schule? Wie bitte? Magst du die Schule? Magst du deine Schule? Ja. Schon. Magst du es, wenn ich dir ganz viel Zeit schenke, so, weil ich so lange Fragen stelle? Ich habe gerne Aufmerksamkeit von dir. Das freut mich. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Cola, Wasser. Und welche Farbe hat Cola? Braun. Und welcher Farbe kommt braun am nächsten? Gar keiner, alle Farben zusammen. Aus welchem Farbe braun eine Milchfarbe? Stopp! Wie bitte? Hast du eh schon gewonnen. Ja. Braun, er hat, glaube ich, gesagt, braun ist eine Mischfarbe, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, genau. Nee, ich habe gefragt, aus welchen Farben ist braun eine Mischfarbe? Es öffnet sich nichts, weil das nicht verbunden werden kann. Das ist nicht mehr. Ja. Und? Na gut. Was ja, ist, der Link ist praktisch ungültig. Oder halt. Hört ihr mich noch? Ja, ja. Nein. Ich frage mich nur gerade, ob das die allgemeine Leitung ist, die so schlecht ist, oder ob das jetzt nur irgendwie der Janis, der so wegbröckelt. Also ich höre dich ganz gut. Ich dich auch, dann kann es nur der Jan sein. Jan, du bist scheiße. Was sagst du? Jan? Ja. Man hört dich kaum. Magst du vielleicht kurz auflegen und dann wieder in das Gespräch reinspringen? Weil das ist echt gebröckelt, was hier ankommt. Oh Mama. Kurze Frage, bis der Jan wieder da ist. Was sollen wir denn eigentlich spielen? Wir könnten eine lustige Wörterkette bilden oder sowas. Wir könnten im Prinzip sogar eigentlich einen ganzen Satz... Oder lass mich einfach. Also ganz ehrlich, Mama. Ich finde das Spiel so toll. Wie bitte? Ich finde dieses Spiel gerade so toll. Du willst jetzt noch eine Runde spielen? Ja. Ich habe gerade die Meldung, der Stream wäre off. Der Stream ist off? Geht's wieder besser jetzt? Hallo? Habt ihr mich gerade gehört? Ja, wir hören dich. Und nein, der Stream ist nicht off. Okay. Ah, ja, okay. Ja, ich weiß, woran es lag. Hallo, Leute, hören mich wieder? Nein. Ja, wunderbar. Ja. Wunderbar, hätte ich jetzt übertrieben gesagt, aber gut. Gut, dann ist der Stream nicht off. Dann ist, tut mir leid, off. Das ist zwar schade, aber dann ist das so. So, und Einwände von Bärlein, dass wir jetzt noch nicht weitermachen. Also ich habe hier einen Vorschlag von Lila, Farbe Lila im Pad auf pad.mirbel.org, /p/spielabend, Cards Against Humanity.com. Entschuldigt mal bitte, ich habe gesagt, dass ich das Spiel toll finde und noch weiterspielen würde. Gerne. Ja, das habe ich gerade... Ja, das habe ich auch versucht gerade anzumerken. Aber der René rennt gerade irgendwo in einem Pad rum und will irgendwas mitteilen. Was will der René uns sagen? Ich habe gesagt, nur, dass es hier einen Spielevorschlag gibt. Das heißt, wir haben Alternativen. Mehr habe ich nicht gesagt. Ach so. Oder mehr wolltest du sagen? Dann will ich zumindest erstmal noch wissen, was es für Alternativen denn der Meinung des Zuhörers gibt. René, was gibt es denn für Alternativen? Es gibt Cards Against Humanity, also tatsächlich Karten gegen Menschlichkeit. Ich muss den Link gerade mal öffnen. Klingt erstmal, als sollte man es irgendwie vorher schon mal sich angeschaut haben, aber gut. Es ist ein Partyspiel und wird als lustig, super lustig und unkontrollierbares Gelächter. Ich glaube, das möchte ich nicht spielen. Da sind auch so Leute daneben, die immer in einer schlechten Synchronisierung sagen, dass sie das Produkt unbedingt nochmal kaufen würden. Na, man kann es kostenlos kaufen. Ich kann es gerne kostenlos kaufen und dir mal angucken bis zum nächsten Dienstag. Und, wir machen das mal. Wir machen das. Und derweil, wenn jetzt irgendwie unter großem Gewünsche von Bärlein und keinem Protest von jemand anderem. Ich bin auch dafür. noch eine Runde eingeläutet wird, ist dann jetzt der DAF-Reiter dran, mich Fragen zu fragen. Ich schon wieder dich fragen. Richtig. Aber ich habe dich schon gefragt, ob du mir Hose anhast. Ab jetzt? Ab wann auch immer der René uns sagt jetzt. Ach so, ich habe das Ding schon wieder zugemacht. Augenblick. Du bist ja böse. Ja, ich weiß. So, wir haben hier den Timer 1:00. So, Set, Start. 3, 2, 1, los. Schaffe ich es, das Licht auszumachen, auf einem Bein stehend? Probier es aus. Die Wand ist gegenüber von der anderen Wand, oder? Meistens. Katzen sind rund. Selten. Und das Fell ist blau. Wenn man das so will. Wenn man blau und grün mischt, was gibt es dann? Nicht blassrosa. Und die Dunkelziffer beim Mischverhältnis ist wie groß? Die wer? Egal. Es ist schon schwierig, sich Fragen zu überlegen, oder? Ja, ich bin raus. Ja. Das Jahr ließ sich nichts anderes mehr abwandeln, schade. Es wäre so schön gewesen, hier wäre mir ein Wort eingefallen, was mit Ja anfängt und eine sinnvolle Antwort ergeben hätte. So wie Jahrhundert oder so. Ja. Na gut, dann bin ich wohl die... Ich sollte heute Abend echt nochmal 5 Minuten für mein Gehirn aufwenden. Ich frage den Aristocats Fragen. Okay, ich versuch's. Nee, ich frage dich Fragen. Drei, zwei, eins, los. Hast du einen Flachbildschirm? Das kommt mit dem Laptop hier einher. Ach, du hast einen Laptop. Und warum hört man den dann gar nicht? Den Flachbildschirm? Den Laptop. Das liegt bestimmt an den Headsets. Hast du ein gutes Headset? Könnte besser sein. Aber die Farbe gefällt mir. Welche Farbe hat es denn? Nicht grau, aber so ähnlich. So ähnlich wie grau. Müsstest du mir nicht die Fragen stellen? Ich stelle dir die Fragen richtig. Okay. Welche Farbe hat dein Headset? Welche Farbe hat dein Headset, war meine Frage. Du stellst mir doch, ich stelle dir doch Fragen. Ja, das ist so ein ganz, ganz, ganz dunkles Grau. Ganz dunkles Grau. Stopp. Schade. Darf man den Fragenden ablenken? Hat er geschafft? Mein geistiges Daniederliegen ausnutzend. Ich bin aber besser im Reden, als in mich antworten. Das ist gut, dann kannst du jetzt mit Berlin reden. Hallo. Hallo. René, magst du weiter die Stoppuhr machen? Das ist mir mit dem Hin- und Hergeklicke irgendwie so doof. Oh, sehr gerne. Drei, bereit? Beide? Ja. Ja. Drei, zwei, eins, los. Du hast so eine ganz faszinierende Art, auf Menschen einzugehen. Weißt du das? Das weiß ich. Und so eine entwaffnende Ehrlichkeit. Das weiß ich auch. Man merkt gar nicht, wie du nachdenkst, bevor du deine Antworten formulierst. Du machst das beruflich, oder? Ich mach das auch beruflich, ja. Danke. Ah, shit. Hat Wehrlein sich auch nochmal 100 Mieser eingefangen. Ja. Aber dafür darf das Wehrlein jetzt den René fragen. Und dafür muss ich dann jetzt die Uhr wohl wieder übernehmen. Okay. Ich kann auch, wenn du willst. Och, gerne. Gerne, dann mache ich das doch mal. So, warte. Nee, ich bin da gerade zu doof für. Ich weiß nicht, wie ich von den Sekunden auf die Minuten komme. Das ist 1-0-0 ein. Einfach 1-0-0. Und dann bei mir steht da einfach nur Stoppuhr oben links. So, warte, Achtung. Und dann steht da unten drunter Start. Ja, alle bereit? Ja. 3, 2, 1, los. Welche Farbe? Hast du einen Laptop? Ich habe einen Laptop. Ja. Ja! I love it. Ja, me too. Ja, René. Finde dich damit ab. Auch und sorg jetzt dafür, dass der Jan auch noch mal ein paar Hunderter, ein Hunderter sich reinholt. Okay, alles klar. Warte mal, ich muss kurz noch... Richtig, okay. Dann mache ich jetzt mal 3, 2, 1, los! Jan, ich würde mal sagen, deine Wand hat eine Farbe, ne? Das ist richtig. Ist sie rot? Es ist eine andere Farbe. Ist sie blau? Auch das ist nicht der Fall. Ist sie grün? Könnte so in die Richtung gehen. Na, welche Farbe hat sie denn dann? Das ist was ganz Komisches. mehr so Himmelfarben, mehr so Wolkenfarben, mehr so Löwenfell. Mehr so Wolkenfarben. Ich meine, wann hast du das letzte Mal tapeziert? Vor 2 Jahren. Und ich meine, vollkommen tapeziert und so? Vollkommen. Und dann auch gestrichen, denke ich mal. Neue Tapeten und gestrichen. In welcher Farbe gestrichen? Stopp. Ja, Standard. Ah, Mann. Meine Fragen werden immer schlechter. Du hast es nicht geschafft, in Jan weitere 200 Punkte reinzureiten. Also laut Chat schon. Wo? Wann? Ich habe zugehört. Ja, ich Bei, ja, das ist so ein ganz dunkles Grau. Nee, ja. Das war ja vorher schon der Aristocats, der irgendwas von Grau erzählt hat. Ach so, hatte. Aber meiner Meinung nach hatte er nicht ja, sondern irgendwas wie, das ist so ein ganz dunkles Grau. Ja, das war so ein, das ist ein dunkles. Das war also irgendwie zumindest kein eindeutiges Ja. Von mir gegeben. Nee, so ein halt, das ist so ein dunkles Grau, war bei mir angekommen. Aber wenn der Elspoto die besseren Ohren hat und wir haben ja eine Aufnahme, dann können wir natürlich auch irgendwie die Punkte noch nachverteilen. Den Tonbeweis haben wir. So, jetzt haben wir aber 3 Runden fertig, beziehungsweise der Jan muss noch, ne? Ich muss noch wen fragen. Der Jan muss noch den da fragen. Und damit brauchen wir nochmal eine Stoppuhr. Richtig gerne. René, das ist lieb von dir. Dave ist da, Jan ist da. Ja. Gut. Alles klar, dann würde ich mal sagen. Ich kann ja jetzt schlechtes Wort sagen, das ich nicht sagen darf. Kannst du aber einfach mal brummeln, dass man hört, dass du da bist. Sag einfach du, dann wissen wir, wer gemeint ist. So. Wisst ihr noch aus den ersten. Na gut. Also 3, 2, 1, los. Du hier, mit welcher Farbe beschreibt man manchmal nochmal Humor? Blau. Blauer Humor, okay. Und welche Farbe hat denn Schnee, in den nicht hineingepinkelt worden ist? Ja, gelb. Nee, den auch nicht hineingepinkelt worden. Beides. Auch gut. Bist du verheiratet? Wär ich gern. Spinnst du? Immer. Sowas brauchst du gar nicht fragen. Magst du Mathematik? Ich kann 1 und 1 zusammenzählen, das reicht. Das freut mich. Ist ein Ball denn rund? Wie bitte? Ist ein Ball denn rund? Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Schade. Podcastest du denn gerne? Ich bin jede Woche hier. Oh, das finde ich toll. Was ist denn deine Lieblingspodcasterin? Alex. Und stopp. Scheiße. Ich wollte es aber eigentlich noch vor Alex machen. Alex ist das ist aber auch total schwierig, aber bei verheiratet hast du lange gebraucht. Ja, das hat mich total rausgebracht. Das war ganz schlimm. So. Ja. Damit haben wir eine weitere Runde überstanden und sag mal die Punkte, Alex. Minus 300 hat die Alex. Minus 100 hat der Aristocats. Berlein hat es auf 200 Miese geschafft. René auf 100, Jan auf 100 und Duff auch auf 100. Die drei Jungen haben ihr Gehirn noch am besten beisammen. Ich trinke auch Cola. Und der Aristocats reiht sich fröhlich ein. Finde ich sympathisch. Seid doch alle besser als ich. Ich weine. Ein Vorschlag an Alex. Ich glaube noch mehr. Du möchtest mich schlagen? Ich? Nein. Nein. Schlafen wir auch mehr. Redet doch nicht immer alle gleichzeitig. Also ich habe jetzt verstanden, dass der Jan mich schlagen will und du schläfst. Ich wollte dir eine Frage stellen. Du willst mir eine Frage stellen, du darfst mir gerne eine Frage stellen. Wir senden doch 2 Stunden, ne? Wir senden bis um 9, richtig. 9, genau. Wollen wir nicht dann jetzt noch 15 Minuten, also so lange noch das eine Spiel spielen und dann in der zweiten Stunde ein anderes Spiel anfangen? Wenn ihr unbedingt dafür sorgen wollt, dass ich nochmal 100 Miese bekomme, gerne. Ich glaub, nochmal eine Viertelstunde wird sehr anstrengend. Wir können die Reihenfolge auch ändern. Ja, wäre ich dafür, auf jeden Fall mal die Reihenfolge zu ändern. Ich bin dafür. Ich mag das Spiel nicht. Wir haben übrigens einen Hörerwunsch. Die Biberle möchte gerne, wer bin ich, gespielt sehen. Ah, sehr schön, sehr schön. Brad Pitt. Das war das mit dem Brad Pitt und der Kate Moss und so. Hat das, ja, mein Lieblingsspiel. Das wird dann jetzt aber mit dem den anderen bekannt geben, wer wie wo was. Total lustig, weil wir kriegen was mit Berlin hin, die ist in keinem Chat und somit können wir das irgendwie ja nicht verdeckt schreiben. Ich könnte ihr es verdeckt schreiben, okay. Kann ihr natürlich verdeckt auch in Skype einfach direkt sie anschreiben. Berlin, kannst du gleichzeitig Skype lesen, während du Skype redest? Schon, oder? Nee. Kann ich im Moment nicht. Das ist schade. Ja. Dann fällt, wer bin ich wohl raus? Weil schade. Vielleicht, doch, das muss ja irgendwie gehen. Datei senden, Kontakt senden, Bildschirm, Logger-Kontakt. Naja, warte mal. Ich schreibe dich einfach mal an und du guckst mal, ob du irgendwo siehst, dass ich dich angeschrieben habe. Also per E-Mail schicken oder auf Twitter als DM. Langsam wirst du lustig. Ja, als Twitter auf DM. So. Als Twitter auf DM, sehr schön. Ich schreibe mal kurz hier. Hallo, und wenn du guckst, siehst du irgendwo ein Hallo? Ja, das sehe ich jetzt auf Skype. Sehr schön, dann kann ich dir doch was mitteilen. Ja. Aber du musst auch Leuten was mitteilen. Ja, warte mal. Wie wär's mit, tatsächlich mit Twitter? Ja, wir sind ja auch alle auf Twitter, ist richtig. Ja. Aber das Bärlein hat uns ja nicht alle in ihrer Gefolgschaft, weswegen irgendwie jetzt das Bärlein nicht mal alle anschreiben kann und andersrum auch nicht. Tja, dann würde ich mal sagen, geht das leider schlecht. Gut, bevor wir jetzt stundenlang rumdiskutieren, was wir machen, ist ja da Freude daran, mich Fragen zu fragen. Nein, ich will natürlich schon wieder fragen. Okay, dann drehen wir die Geschichte um und der Darfreider fragt den Jan. Ja, gut, okay. Ab jetzt? René, hast du eine Uhr? Ich bin ja geschlossen. Machen wir bis ganz, noch 10 Minuten und dann... wir spielen jetzt einfach noch eine Runde und dann gucken wir mal, wie spät das ist. Okay, alles klar. So, Augenblick. 3, 2, 1, los. Dein Name war Jan. Das ist richtig. Dein Name war Jan. Das ist richtig. Du kommst aus Deutschland. Mhm. Geboren nicht in Bretten. Woanders. Zufällige Zahlen sind genau dein Ding. Wenn sie nicht 1, 2 oder 3 sind. Auch du suchst deutsche Mädchen. Aus meiner Gegend, das stimmt. Hast du eine Hose an? Das willst du gar nicht wissen. Wenn es aber um die Welt, um Leben zu retten ging, dann wollte ich das wissen. Und hast du eine Hose an? Eine Jeans habe ich an. Eine blaue. Mhm. Und du magst schwarze Klamotten? Manchmal. Ja, und Musik. Bei Musik. Ja, okay. Darf ich die Frage noch eben hören? Nee. Und weil es so schön war, ist der Jan den René. Und dann mache ich mal die Uhr, wa? Ja. Jan, du bist bereit? Ja, ich muss ja. Also bereit eigentlich nicht, aber ich werde mal anfangen. Komm, sorg dafür, dass der René seine zweiten 100 Miesen einfährt. 3, 2, 1, los! Hallo René. Hallo Jan. Hast du Hose an? Ich habe eine Hose an. Welche Farbe hatte die Hose? Schwarz oder weiß? Blau. Ja, sag mal, was sagt man denn, wenn man guten Tag gesagt wird? Man sagt guten Tag zurück. Man sagt guten Tag zurück? Ja. Yes! Ich bin so schlecht. Komm drüber hin und frag das Bärlein Fragen. Ist das Bärlein, Bärlein da? Wen frage ich jetzt? Nein, der René fragt dich. Und du, du da bist. Okay. Schön. Dann geht das los. 3, 2, 1, los. Hallo Bärlein. Hallo. Was hast du denn alles vor dir liegen? Ich habe meinen Laptop vor mir liegen. Welche Farbe? Grau. Und eine Maus? Die Maus ist blau und hellgrau. Okay, alles klar. War es ein schöner Tag für dich heute? Für mich war das ein super Tag heute. Ja, aber es war ein bisschen wolkig, ne? Es war aber auch sonnig. Ja, weil wenn ich gerade so rausschaue, bei mir ist gerade relativ dunkel. Der Himmel ist schon fast schwarz. Natürlich ist es schon Nacht jetzt. Ist ja schon abends. Ja, eben. Es ist schon sehr nah. Was machst du denn abends immer so? Ich spiele mit euch. Ach so, abends noch einen trinken manchmal? Manchmal auch. Hat sie manchmal Ja gesagt? Manchmal auch, hat sie gesagt. Achso, shit. Okay. Was trinkst du denn so? Ich trinke gerne Bier. Stopp! Ich dachte, sie hätte manchmal Ja. Nein, manchmal auch, hat sie gesagt. Mensch, Bärlein. Wieder mal eine Runde durchgehalten. Dafür darfst du jetzt den Aristocats Fragen fragen. Okay. Kann ja nur schief gehen. Dann bin ich bei der Stoppuhr und sage 3, 2, 1, los! Wie sieht denn der Himmel jetzt aus bei euch? Ich kann nur das Fenster nicht sehen, alles so dunkel. Wie dunkel? Ja, man sieht nichts. Ha! Ja. Ach, ja, man sieht nichts. Ja, Glückwunsch. Herrlein, du bist gut. Wie dunkel. Gefällt mir. Aristocats, du darfst mich fragen. Wer macht die Uhr? Ich hatte gerade Cola im Mund. Ich nehme gerade noch mal einen Schluck Kaffee in den Mund. Ja. 3. Ist okay? 3. Jupp. 2. 1. Los. Das ist echt schön hier. Findest. Ich sehe gerade dein Twitter-Logo. Bist du das? Das ist Ariel, das Meerjungen-Pony. Aber das ist Skype, bist du? Das ist mein Auge. Links oder rechts? Frag mich doch nicht. Sehe ich gerade nicht. Wir sind hier im Spielecast, weißt du das? Sind wir? Mensch, wollte ich schon immer mal hin. Du hast doch aufgemacht. Ich meine, das muss doch bekannt sein. Ja, es könnte damit zusammenhängen, dass ich Ja gesagt habe. Warum muss ich meine Ja's eigentlich immer selbst aufdecken? Warum sagt die mir keiner? Ich habe keins gehört, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Ja, das war jetzt selber gefailt, ne? Die wollte ich jetzt gerade dazu bringen, dass ich weiß nicht. Ja, das ist ja ein anderes Weiß. Alex, du übersteuerst ein bisschen. Geht ja um die Farbe. Ich übersteuere ein bisschen, dann könnte ich mich irgendwie... Sagen die hier in diesem Chat von dem alle. Chat.mülpmülp.com, Channel 5 übrigens. Oder auf Pro mit 3 O im Channel Mülpmülp 5. Wer ist denn jetzt dran? Dann nehme ich das gerade kurz mal in die Hand. Naja, das Problem ist, ich bin dran. Aber wenn ich übersteuere, ist das völlig blöde. Die tust du nicht mehr. Ja, ich sag ja auch nichts mehr. Kunststück dann nicht zu übersteuern. Na, ich denke mal, es wird gehen. Weil die haben bis jetzt noch nichts gesagt. Okay. Also jetzt haben sie dann was gesagt. Dann müssen die jetzt damit leben, dass es aber ist, wie es ist. Und ich frag den Dafreider Fragen. Mich? Schon wieder? Nö, du hast mich vorher gefragt. Jetzt bin ich dich am Fragen. Okay. So, 3, 2, 1, los. Da, Freida, hast du schon eine Idee, was wir als nächstes spielen könnten? Sicher. Das ist schön. Dann wärst du denn auch bereit, uns zu sagen, was wir als nächstes spielen könnten? Dir sage ich gar nichts mehr. Das ist aber ungünstig in einem Spiel, wo man Fragen gefragt wird. Das passt schon. Du bist so ein Spielverderber. Was machst denn du morgen so? Ich gehe in die Schule. Und danach? Schule ist immer eine gute Option. Danach schlafe ich. Das ist auch eine gute Option. Mein Onkel hat Geburtstag. Und trotzdem schläfst du? Ja, nicht so lang. Ha, da war's. Scheiße. 5 Sekunden wieder, 5 Sekunden. Das sind auch eine 100 mit einem Rahmen drum. Ich hab's schon nicht mehr kommen sehen. So, damit habe ich die Reihe auch wieder voll. Sehr schön. Das heißt, aber der Jan ist tatsächlich Erster, ne? Der Jan ist tatsächlich Erster. Wenn man Twitter glauben darf, ja. Twitter darf man glauben. Das ist aber auch nochmal so eine bedenkenswerte. Wenn man Jan auf Twitter glauben kann, dann ja. Ach, Jan auf Twitter. Ja, aber sagen, der Jan hat schon recht. Er ist Erster. Ja. Stimmt, er ist Erster. Er ist Erster. Ja, Jan Glückwunsch. Ich habe mich übrigens gefragt, der Name Jan ist ja ein sehr blöder Name bei Jan. Jan, nein, schwarz-weiß. Ja, René, ich wurde vor 12 Jahren ja auf die Welt gebracht und da hat man mir extra diesen Namen gegeben, damit ich heute alle verwirren kann. Ja, vor 12 Jahren? Hasi, dann gehst du jetzt mal besser schlafen, weil ich es schon habe. Ernsthaft, 12? Du hast gerade vor 12 Jahren behauptet, ja. Genau. Wie viele Jahre hast du unterschlagen? 3. Wenn sich das so durchzieht, also alle 12 Jahre, 3 Jahre unterschlagen, dann... Wenn 12 plus 3, 15 ist, dann bin ich 3 Jahre überschlagen. Dann bist du 3 Jahre... Das ist aber unangenehm, wenn man sich 3 Jahre lang überschlägt. Ja. Daher kommt das mit der Vergesslichkeit auch. Ach jo, armes Jan. Hast du dein Laufrad, also dein Hamsterlaufrad? Genau. So vorne sofort, über. Das habe ich sofort nach der Geburt eingepflanzt bekommen. Hm. Ein Hamsterlaufrad hat man aber außenrum. Und wenn der Hamster dann irgendwie zu schnell gerannt ist, dann macht er Überschläge. Also ich bin ja nicht in dem Haupthamsterrad, mein Gehirn ist in dem Hamsterrad. Ach, wie fies ist das denn? Das ist fies, ne? Gut. Man muss dazu sagen, einer der 3 Eltern war ein Hamster, aber ich sag nicht welcher. Der 3 Eltern. Ich hatte mal 2 Hamster und da haben die gesagt, als sie sie verkauft haben, das sind 2 Weibchen. Und das war Männchen und Weibchen. Und dann hatten wir ganz plötzlich 50 Stück. 50? Ja, 50. Und die haben wir alle zum Tierpark gebracht, weil wir wussten nicht mehr, wohin damit, mit den ganzen Hamstern. Keine 12. 50. 50. Und was sagt ein Tierpark, wenn man ihm 50 Hamster bringt? Ja, die haben gesagt, das ist okay und so. Und dann sind wir nochmal zum Tierpark gegangen. Und da haben wir gesehen, dass sie die alle rausgelassen haben. Und da haben sich die Löwen gefreut. Die hatten ein schönes Futter. Ah, das war dann Futter. Ja, okay, gut. Ja, ja, leider. Nicht ganz so nett den Hamstern gegenüber, den Löwen dafür umso mehr. Genau. Auch nicht nett den Leuten gegenüber, ne? Den Leuten? Ja, die machen sich ja unter Umständen auch Vorwürfe. Das Schlimme war ja, dass wir nicht mal einen Hamster behalten haben. Wir haben sie alle abgegeben. Wieso das denn? Kamen wir nach Hause und wir hatten überhaupt keine Hamster mehr. Und das war natürlich schade. Wieso habt ihr denn nicht irgendwie 2 behalten? Ja, hätten wir mal. Aber haben wir nicht. Und wir haben sie alle abgegeben. Und dann, Okay. Wie gesagt, waren wir zu Hause und haben wir gesagt, das ist ja ganz schön doof. Jetzt haben wir überhaupt keine Hamster mehr. Weil die dann ja wieder 50 Stück hätten. Ja, da hätte man ja vielleicht mal ein bisschen genauer gucken können. Bei den 50 wären ja bestimmt 2 irgendwie dabei gewesen. Ja, ja. Aber war halt nicht so. Bist du damit schon mit der Geschichte schon mal zu RTL gegangen? Nee. Ich glaube, die kaufen nicht alles, René. Nicht? Nee. Ich bin mir relativ sicher, dass die alles kaufen. Privathamster an Löwen verfüttert, kommt doch bestimmt voll gut bei Explosiv oder so. Ja, aber nur im Sommerloch. Was für RTL, das Schlimme ist ja, RTL hat das ganze Jahr über Sommerloch. Ja, aber das Extreme. Das Schlimme war ja, wir hatten die beiden Hamster, meine Schwester und ich, und dann hat da eine Hamster so in der Ecke gesessen und da habe ich gesagt zu meiner Schwester, oh mein Gott, der eine Hamster ist so krank, der ist ganz krank. Und dann sagt sie, nimm ihn mal hoch. Und dann nehme ich sie hoch und da purzeln da 7 Junge raus. Ja. Ja, nicht ganz so krank gewesen. Nee, nicht wirklich. Und dann ist ein Junge, wir hatten ein Puppenhaus mit 2 Stockwerken für die Hamster, hat mein Papa gebaut. Und dann ist ein Junge runtergefallen, die Treppe runtergefallen. Und der Hamstervater hat das Junge aufgezogen. Und dann war das wahrscheinlich ein Weibchen und hat mit der wieder Kinder gemacht. Ja, mein Opa hatte Brieftauben und als selbiger verstorben ist, haben die Brieftauben ungefähr ein halbes Jahr irgendwie, naja, nicht ein halbes Jahr, aber 2 Monate wurden sie sich selbst überlassen und sorgten in der Zeit dafür, dass sie dreifache Taubenschlagstärke erreichten. Ja. Nur der war schon relativ voll belegt vorher gewesen, also es war eigentlich so viel Platz auch gar nicht mehr da. Und Meine Oma hat die wohl auch jede Woche mal fliegen lassen, weil, damit die halt irgendwie Bewegung haben. Ja. Und dann kam sie eines Tages da rein und also man konnte unten irgendwie die Luken aufziehen in der Scheune und dann musste man nach oben zum Taubenschlag gehen, um zum Füttern. Und dann kam sie wohl einen Tag rein und dann hatten sämtliche Eier waren wohl ausgebrütet und es saßen ungefähr nochmal genauso viele Vögel drinnen, wie die jetzt draußen waren. Ja, genau. Es gab ein großes Schlachtfest kurz nach Opas Beerdigung. Und das Schlimme war, unsere ganzen Hamster, als wir so circa 50 Stück hatten, sind die alle mal rausgelaufen. Da haben wir vergessen, die Tür irgendwie dazu zu machen am Puppenhaus. Und dann waren die alle in der Wohnung. Und dann mussten wir die alle wiederfinden. Oh Mann, doch. Ja, solange man weiß, wie viele das sind, die man wiederfinden muss, ist ja alles gut. Ja, aber wir waren ja gar nicht mehr ganz sicher. Die waren ja, also die haben ja die Kabel angeknabbert und alles und das war ganz schlimm. Jetzt habe ich die alle wieder eingesammelt und dann haben wir sie endlich zum Tierpark gebracht. Ja, klingt, als sei es dann schlussendlich auch besser so gewesen. Ich mache Toastbrot. Ja. Mit Hamster? Das ist eine ganz nette Begebenheit. Und zwar war ich mit meinem Lebensgefährten und meinem Sohn in der Wohnung und am Wochenende abends, da kratzt das irgendwie so an der Wand. Und da haben wir gedacht, mein Gott, nochmal, hier ist eine Maus. Und dann, ja, hier ist eine Maus. Das ist so. Die kratzt hier an der Wand. Was ist denn das? Und woher kommt die Maus? Wir wohnten am dritten Stock und wir wussten gar nicht, was los ist. Und dann bin ich gleich auf den Tisch gesprungen. Aber mein Lebensgefährte, der blöde Kerl, der sprang mit auf den Tisch. Ich sage, nun sieh mal zu, dass du irgendwas machst. Ja, sagt er, ich habe auch Angst vor Mäusen. Ich mag das nicht. Ich sage, weißt du was, wir nehmen uns jetzt beide an die Hand, rennen ins Schlafzimmer und legen uns ins Bett da, weil die waren ja im Wohnzimmer. Und am nächsten Tag stellen wir fest, dass die Nachbarin tapeziert hat. Und das war das Tapetenkratzen von ihrer Wand. Sie hat gar keine Maus. Ja, so hat man dann aber auch einen schönen Abend erlebt, ohne dass man Geld ausgeben musste. Man hat einen sehr schönen Abend erlebt. Man hat sich ein bisschen bekloppt gemacht, ohne dass irgendjemand vor die Tür gehen musste. Ist doch fein. Genau. Ja. Normal muss man, um sich verrückt zu machen, erstmal rausgehen. Ja. Kennt ihr die Arne Dahl-Reihe? Da ziehen sich die Geschichten auch immer so. Oder nee, ich zieh dir gleich mal am Ohr hier. Ach, sollen wir nicht Black Stories machen oder darfst du das aus irgendwelchem Rechte-Kram nicht? Ich darf keine Original-Black Stories machen, weil die sind urheberrechtlich erstmal irgendwie unter denen ihrem Urheberrecht. Also man könnte nachfragen, man kriegt im Normalfall auch ja, aber ich möchte das nicht ohne Nachfragen machen. Ja. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn du Lust hast. Jo. Soll ich euch noch eine schöne Geschichte erzählen von der Maus? Ich würde mal sagen, wir sind hier viele lieber Abend. Wir können aber so machen, jeder hat eine Minute Zeit, eine blöde Geschichte zu erzählen. Und okay. Nee, ist blöd. Und wer nicht zum Ende kommt, hat verloren. Ja. Genau. Das ist die Zeit jetzt. Also ich bin dafür, nachdem er jetzt mich so lange gequält hat und ich so gerne Stadt und Fluss spiele, dass wir eine Runde Stadt und Fluss spielen. Na gut, aber wollen wir festlegen, vier Buchstaben oder so, fünf? Danke, fünf? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mitspieler. Na, sechs Runden. Mhm. Okay. Na denn, schreiben wir jetzt alle mal schön Stadt, Land und Fluss auf unseren Zettel und überlegen uns, was wir dahinter schreiben. Die Wörter jetzt eine Begrenzung an Buchstaben? Nee, wir werden einfach nur 6 Runden spielen. Ach so, verstehe. Wollen wir vielleicht mal was anderes als Stadt, Land und Fluss machen? Also ich meine, was anderes als Stadt, Land und Fluss machen? Ja. Gleich die ersten drei schon weglassen. Ja. Jetzt habe ich bei Stadt und Land schon aufgeschrieben. Also ich habe auch Stadt und Land schon aufgeschrieben. Also aus dem Fluss kann man vielleicht noch irgendwie... Wir können doch bei jeder Runde etwas anderes machen. Gut, machen wir Stadt und Land, aber nicht Fluss, okay? Dann muss jetzt aber irgendwie, musst du dir was einfallen lassen, was man schön aus einem Fluss machen kann. So. Bärchen, kannst du noch eine kurze Geschichte erzählen? Ja, gerne. Und zwar war ich in New York im Hotel und da war so ein Walk-in-Closet. Und ich hatte da Licht drin angelassen und sehe vom Bett aus, dass da eine Maus rumläuft. So, und dann lief da die Maus rum und dann habe ich meinen Freund angerufen, der hat noch gearbeitet. Ich sage, meine Güte, nochmal, hier ist eine Maus im Haus. Ja, sagt er, dann hol mal den Manager oder ruf da mal an. das geht ja gar nicht. Und dann habe ich da angerufen und dann kommt so ein kleiner abgebrochener Mexikaner und sucht den ganzen Walk-in-Closet da durch und sagt, there is no mice, there is no mice. Ich sage, ja, aber ich glaube doch, ich habe sie ja gesehen. Und dann habe ich die so eine Tüte gehabt mit Schokoladentafeln und die waren alle angeknabbert und die habe ich ihm gezeigt. Ich sage, da war die Maus in Gang. Ja, ja, doch, denn, ja, doch. Naja, und dann bin ich runter zum Manager und da stand ein Porter und der Manager sagt, okay, das tut mir furchtbar leid, dass da eine Maus in ihrem Zimmer ist und ich kann Ihnen entweder ein schönes Essen anbieten heute Abend oder aber Sie kriegen eine Suite. Und da habe ich gesagt, und der Porter, der da stand, der hat immer zugehört und sagte immer, take the suite, take the suite. Da habe ich gesagt, ja, dann nehme ich die Suite. Aber Sie müssen meinem Freund Bescheid sagen, wenn der von der Arbeit kommt, dass ich umgezogen bin. Naja, das haben die dann leider versäumt. Aber wir hatten eine unglaublich schöne Suite. Aber er wusste nichts davon. Und er wusste nichts davon. Er kam dann nach Hause und hat gesehen, dass meine Zahnbürste, alles war weg. Da hat er gedacht, ich bin irgendwie abgehauen, aus welchen Gründen auch immer. Und hat sich unten erkundigt und haben die gesagt, ja, sie haben ja jetzt die Suite da oben. Und dann haben wir noch 2 Nächte dran gehangen und haben in dieser wunderschönen Suite gelebt. Nur wegen dieser Maus. Und deshalb habe ich jetzt immer gesagt, wenn ich nochmal auf Reisen gehe, dann nehme ich immer eine Maus mit. Okay. Aber ja, das bringt war Glück. Auch Pizza. Toll. Stadtland Glücksbringer. Stadtland Glücksbringer. Glücksbringer klingt toll. Ich habe in der Zeit auch ein bisschen. Was versteht unter Glücksbringer? Na, zum Beispiel, wenn dir dein allererster Freund eine Taste von einer Tastatur geschenkt hat. Mhm. Dann würde das bei Tee zum Beispiel reinzählen. Tastaturtasten haben sich echt geändert. Glücksbringer sind alles, was man bei Astro TV kaufen kann. Ja, du bist auch so Astro TV. Glücksbringer ist so ein universal schönes Teil, wo sich im Zweifelsfall jeder irgendwie 10 Punkte abholen dann und dann muss es jetzt aber ein bisschen schwieriger werden. Richtig, nimm zum Beispiel Scheidungsgrund. Mau. Nehmen wir Scheidungsgrund? Können wir machen. Bei was denn? Bei was sind wir gerade? Stadtland Glücksbringer Scheidungsgrund. Moment. Wie mache ich das? Blatt Papier und Stift, oder? Du nimmst ein Blatt Papier und Stift und machst so irgendwie. Wie war nochmal die. Ich habe gerade das Licht ausgemacht. Stadtland Glücksbringer Scheidungsgrund. Nee, wie die Punkteverteilung war. Also, wann man wie viele Punkte kriegt. 20, wenn es keiner außer dir hat. 10, wenn du das Wort als einziger hast. Und 5, wenn das Wort, was du hast, noch jemand anders hat. Mhm. Dann hätte ich noch Pornofilmname. Och nö. Okay, dann hätte ich noch Mordmotiv. Das ist auch wieder so ein Universalteil. Eng verwandt mit Scheidungsgrund. Ja, Scheidungsgrund. Ich kann sagen, ob jetzt Mordmotiv oder Scheidungsgrund ist nicht der weite Unterschied. Nee, das stimmt. Vielleicht sowas Plumpes wie Pflanze. Okay, Pflanze. Wir sind bei, Moment. Wie viele Spalten machen wir denn jetzt? Wissen wir noch nicht. Bei mir passen jetzt noch so maximal 3 Worte hin. Okay, dann hätte ich noch Naturkatastrophe. Da gibt es nicht so viele, außer irgendwie Namen zählen auch und die kennt ihr ja alle nicht. Ich habe gar keinen Platz dafür. Was jetzt habe ich eben nicht gehört. Wurde abgelehnt. Ich bin gegen Naturkatastrophe, weil da würde ich dann irgendwie nur Namen anwenden wollen und die kennt ihr ja alle nicht. Dann hätte ich jetzt noch was Universelles, aber ist auch blöd. Dann hätte ich zum Beispiel eine Waffe, aber da kann man auch wieder. Ich fand die Uhrzeit total toll. Okay, nehmen wir nochmal Uhrzeit, obwohl das auch wieder universell ist. Die Zeitangabe. Ach, okay, die Zeitangabe. Uhrzeit ist so Zeitangabe. Zeitangabe. Da sind wir zwar schon fast wieder im universellen Bereich, aber da hatten oft Leute nichts. Was war der letzte Punkt? Zeitangabe. Okay. Ich bin nur bei Stadt, Land. Glücksbringer. Glücksbringer. Lieblingsessen? Nicht? So, ja. Erdbeeren mit Scheiße. Die Erdbeeren. Glücksbringer und dann? Scheidungsgrund. Ich habe es im Chat gepostet. Oh. Das sind mir zu viele Spalten, das geht gar nicht. Na, also ich hätte jetzt maximal noch zwei Platz, aber wir können auch gerne an der Stelle schon aufhören und oder noch eins. Eins noch. Eins noch? Eins noch. Ja. Jetzt. Biberle will Pornoname. Nein, Pornoname und Kamasutra-Stellung fallen raus. Ich glaube, so langsam können wir die Rubrik Podcast unterbringen, oder? Podcast? Finde ich gut. Sind wir alle große Podcast-Hörer? Ja. Naja, geht so. Oh, na denn. Na gut, dann drücken wir dem Bärlein die Daumen und nehmen Podcast. Bärlein muss sagen ja oder nein. Ne, also Podcasts höre ich nicht mehr. Und hast du auch nicht so viele namentlich drauf, dass du bei... Nein, habe ich nicht. Okay, dann ist das Unsinn. Wir haben noch das artverwandte Thema Fernsehserie. Ja. Gut. Podcast oder Fernsehserie machen, also dass man beides nehmen kann. Sendungen. Ja, Sendungen. Ja. Gut, nehmen wir Sendungen. Und dann machen wir mal Ende, oder? Ja, machen wir Ende. Ja. Ende. Was schreibe ich denn da rein? Die Punktzahl. Was ähnliches wie Scheidungsgrund. Ende. Alles klar. Strich. Stimmt, eine Runde Hangman können wir danach noch spielen. Hangman hätte ich auch sehr Lust drauf. Ja, machen wir danach noch eine Runde Hangman. Und dann müssen wir uns jetzt aber beeilen. Sonst kriegen wir das alles gar nicht mehr hin. Ja, wen haben wir denn alles im Chat? Da ist eine Biballe und ich hätte gerne einen Buchstaben davon. Also von Biballe. Ein Biballe. Habe ich nicht einen Biballe gesagt? Für mich nicht, nein. Gut. Ich habe einen Biballe gemeint. Biballe, was für einen Buchstaben haben wir? B. Oh, oh, oh. Wie, welchen jetzt? E? B. Erta. B. Mhm. Wie die Sache zählt bei Land, auch Bundesland? Oder Bundesstaat oder sowas? Ja, zählt. Na gut. Muss es lesbar sein? Für dich? Ja, auf jeden Fall. Für dich, ja. Und es sollte möglichst nicht nur ein B-Punkt da stehen. Nee. Wir hängen alle bei Zeitangabe, oder? Nein. Okay. Ich bin fertig. Okay. Ach, ich auch. So. Ja. Ach so, internationale oder deutsche Schreibweise? Deutsch. Deutsche Schreibweise. Also bei Stadt habe ich Bern. bei Stadt habe ich Bern. Berchtesgaden. Berlin. Ja, habe ich auch. Bielefeld. Schade. Bielefeld zählt nicht, gibt's doch gar nicht. Wenn wir nicht eine Reihenfolge beim Sagen machen, sonst überquatschen wir uns alle. Genau. Frag uns mal ab, Alex. Ja. Okay, kriegen wir hin. Dann habe ich bei Land Belgien und der Aristocats. Belgien? Bahamas. Achso, Entschuldigung. Berlin, Bahamas, gut. René? Berlin. Ah. Dann. Ja, es ist ein Bundesland und wir hatten gerade gesagt, Bundesländer gehen auch. Ja, okay. Jan? Belgien auch. Schade. Aber hatten wir sowieso schon doppelt. Und der Freider? Bayern. Ach, Bayern ist kein Land, ist eine Krankheit. Und selbst wenn es kein Bundesland ist, dann ist es ein eigenes Land. Stimmt. So, mein Glücksbringer ist ein Bienenbein. Ja. Hey, das ist doch kein Satz, was denn du meinst. Meinst du die Bärchenpfote? Oh. Merlein, was hast du denn? Biene, Maria. Glücksbiene? Also Biene. Biene. René? Ein Bild. Ah, schön. Jan? Ich habe nur Bärchen, also ohne Pfote. Bärchen ohne Pfote, du bist böse. Lass dem Bärchen die Pfote dran. Da, Freude, was hast du denn? Eine Bordsteinschwalbe. Hast du dir mal eine Brieftasche oder sowas, ja? Ich habe leider keinen Scheidungsgrund gefunden. Ich ja, betrügen. Rest du Katz, was hast du? Brandstiftung. Nee, nee. Ich habe nochmal Bild, weil eine Frau kann ja auch ein Bild von jemandem. Du hast eine Liste mit 4 bis 5 Ich heirate dich schon mal nicht, oder? Weil wenn du nach dem Bild schon einen Entscheidungsgrund hast, dann weiß ich ja nicht. Dann haben wir das Bild kann ja einfach der Tropfen, der das zum Überlaufen bringt. Darf ich jetzt? Ja. Ich habe Beischlaf. Das ist schon verständlich. Da bin ich gegen. Sowas wie Beischlaf wäre mir fast auch eingefallen, aber ich habe nix. Du hast nix. Ja, dann habe ich bei der Pflanze die Birke. Und wir haben eine Pflanze? Wir haben eine Pflanze? Okay. Ja, eine Pflanze. Wir haben eine Pflanze. Sowas plumpes Pflanze hatten wir vorher. Das wusste ich gar nicht. Schön, dann hängen wir doch vielleicht noch eine Pflanze hinten dran und geben noch kurz Zeit, euch eine Pflanze auszudenken. Ja. Also ich hatte das. Ich mache mein Blatt drauf. Und wer zuerst eine Pflanze aufgeschrieben hat, schreit Stopp. Stopp. Ich habe erstmal die Kategorie Pflanze hinschreiben müssen. Du hättest doch jetzt einfach eine Pflanze aufschreiben können. Ja, ich hab Blumen geschrieben. Schreibt ihr alle eine Pflanze auf und wir machen weiter. Ich hab auch Birke dann. Dann haben wir auch Birke, gut. Schade, dann habe ich nur noch 5 Punkte. So einfach ist das. Blöde Frage, zählt Blume? Nee, ist eine ernst gemeinte Frage, weil Blume ist nicht eine Pflanze. Nicht, wenn es eine Plastikpflanze ist. Nee, es ist eine echte Blume. Ja, dann wird es wohl zählen. Aber echte Blume fängt mit E an. Ach so, Blume zählt so. Jetzt mal den Bambus in den Raum. Wer hat denn jetzt noch nicht verraten, was er bei Pflanze hat? Mir fällt es ein. Mir fällt nichts ein. Jetzt wirft man Bambus rein. Da, Freider, was fällt dir denn so ein? Blauglockenbaum. Blauglockenbaum. Soll ich jetzt mal gucken, ob es einen Blauglockenbaum gibt? Es gibt es. Er steht hier vorm Fenster. Mm. Aha, blau. Das gilt nicht, du hast gespickt. Ken. Baum. Was ist denn ein Blauglockenbaum? Und warum? Der ganze Google-Kack ist kaputt. Es gibt kein Chat mehr. Ja. Kein Bot mehr. Kein Bot mehr. Habt ihr Fernsehsendung? Ich habe Allgemeinsendung. Ja, Sendung, genau. Ich habe aber erstmal Zeitangabe, oder nicht? Ich wollte sagen, wir haben noch die Zeitangabe zwischendrin. Ich habe Brit. Als Zeitangabe oder als Sendung? Ich glaube als Sendung. Es ist 5 nach Brit. Allein du hast die Sendung, hast du Brit, richtig? Ja. Ja, weil wir haben Zeitangabe eigentlich noch dazwischen. Das habe ich gar nicht. Ach so, ja doch. Ah, ja. Was hast du denn da? Da habe ich eigentlich gar nichts. Gar nichts? Okay. Ich habe da bald. Ich auch. Ja. Ich habe auch bald. Haben wir alle bald, ja? Mhm. Oh, schön gemacht. Ich habe was anderes. Was denn? Weihnacht. Ja, ich habe auch mal eins. Beinahe. Beinahe. Aber nachreichen ist unfair, Bärlein. Wenn ich da nichts steht, dann steht da nichts. Ich streiche es. Gilt das denn bei Nacht? Die ist genauso eine linke Fee wie ich. Weil die sagt auch, ich mach das jetzt weg und schreibe sich dafür 50 Punkte auf. René, du bist einfach mal aufpassend, weil ich schreibe deine Punkte sowieso immer mit. Ja, wirklich? Nein, gerade habe ich zum Beispiel vergessen, aber normalerweise tue ich das. Okay, alles klar. Aber du darfst mir sagen, wie viele Punkte hattest du gerade? Bei bald habe ich 5. Bei bald hast du 5. Stimmt, du hast auch bald. Sendung habe ich Boris Becker beim Bäcker. Weil es gab bei SWR3 kurzzeitig eine Sendung, die hieß Boris Becker beim Bäcker. Das ist ja ganz fürchterlich. Ja. Ja, das war. Ja, du hast Brett, genau. Ich habe nichts, weil Bing ist keine Sendung. Bing ist eine Suchmaschine. Oh. Und aus Bing wird auch nichts Sinnvolles, also wurde auch nichts Sinnvolles mehr so in meinem Geiste. Was hat denn der Rest, du kennst? Ich habe da auch nichts, aber jetzt fällt mir gerade die Barberpapas an. Ja? Pech gehabt. Berlein, deine Sendung war Brett. René. Boris Becker beim Bäcker, wie gesagt. Jan. Blue Moon. Ah, sehr gut. Oh. Darf? Bernd das Brot. Auch schön. Ja, klasse. So, dann zählen wir doch mal kurz zusammen. 60, 65. René, ob dir das zu glauben ist? Na, 10 bei Bernd, 10 bei Berlin, 10 bei Bild, 10 bei Bild, 10 bei Blume, 10, 5 bei Bald und 10 bei Boris Becker beim Bäcker. Scheint's recht zu haben. 10, 20. Plus 50 einfach so, weil ich cool bin. Ist das heute eine schöne Durcheinanderrunde? Ich brauche noch Zeit. Du brauchst noch Zeit, gut. Schreibst noch an deinem Roman? Ja. Gut. Ja. Der René schreibt ja auch ein Buch. Ja, richtig. Ich kann vielleicht kurz Werbung machen. Über ich habe mich ein bisschen Handgelenk. Ja, ich habe mich an Charlotte Roche organisiert, orientiert. Warum? Und, darf man nicht sagen, ja. Und ich kann hier kurz mal zeigen, seht ihr ihn? Hier, guck mal, da, genau, habe ich einen braunen Fleck und ich weiß nicht, woher er kommt. Vielleicht bin ich einfach zu unsauber oder ich weiß es nicht. Aber darüber schreibe ich... Oder Flecken hatten wir schon mal. Weil manchmal rede ich mit dem. Hört ihr ihn? Hallo. Du solltest dir diese Cola-Flecken endlich abwaschen. Die wachsen an. Ich schreibe auch gerade mein Buch. Und ich René hat Kuchen im Bauchnabel. Ja, ich habe auch Kuchen im Bauchnabel. Willst du mal, der ist gewachsen. Ich hätte gerne von Esparto einen Buchstaben. Bitte schnell. Das dauert 10 Sekunden, ne? Wir haben Delay. Ach, Unsinn, Delay. Esparto kann riechen, dass ich einen Buchstaben von ihm möchte. Ha! Okay, dann er will nur okay sagen. Nein, er möchte K uns als Buchstaben mitteilen. K. K wie Kuchen. Bin ich mal sicher, ob das. Frage ich mich mal, ob das als andere Stadt gilt. Muss es die Stadt noch geben? Such dir eine aus, die es noch gibt, verdammt. Kölle ist untergegangen, ne? An Fasching, am 11. Schweigstil. Ich muss doch. Das muss ein Land geben mit K, das kann doch gar nicht sein. Oh ja, mein Scheidungsgrund sieht aus wie Schuhgröße. Auch schon. Solange du weißt, was da hingehört. Stopp. Nee. Doch. Okay, alles klar. Dann ist das so. Dann habe ich bei der Stadt Köln. Das hatte ich hab Kölle, zählt es? Nein, das ist Köln und das hat 5. Berlin, was hast du? Köln. Rian? Karl-Marx-Stadt. Oh. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dir eine Stadt aussuchen, die es noch gibt? Das ist ja ironisch, erotisch gemeint. Total erotisch, Karl-Marx-Stadt. Ironisch. Oh, hast du dich versprochen? Uiuiui. Ja. Was sagen denn die anderen? Zählt das? Nee. Also, die eigentliche Karl-Marx-Stadt gibt's ja noch. Ja, aber es fängt nicht mit K an. Womit denn? Naja, Chemnitz fängt nicht mit K an. Von wem war das Wort? Können wir das mal gelten? Na gut. Beim Jan können wir es gelten lassen. Beim Jan können wir es gelten. Ich habe den Babybonus. Du hast den Babybonus. Ja. Aber müsste den nicht René haben? Nein. Eigentlich müsste ich den auch nicht. Ich bin der Jüngste hier. Na und? Das hat nichts damit zu tun. Natürlich. Ach, ihr seid so niedlich, ihr Kleinen. Ich kann nicht mit hat jetzt noch einer seine Stadt nicht beraten? Nein. Gut, dann habe ich bei Land. Köln. Dann habe ich jetzt bei Land Kolumbien. Was hat denn der Aristocats? Ich habe Kambodscha. Kolumbien wird mit C geschrieben? Nein. Nein. Das wäre die internationale Schreibweise, ja. Aber in Deutschland schreibt man das mit K. Okay. Ja, in Deutschland schreibt es mit C, aber... Ja, nee. Doch. Also ich kenne das nur mit C. Ja, bist du... hast du alte Rechtschreibung? bist du zu international für diese Sendung? Also ich bin dafür, dass das zählt. Ja, das zählt. Ja, das zählt. Danke. Was also, hat denn der Rest du kennst? Der ist Kambodscha. Was hast du, Bella? Kanada, auch schön. Oh. Ich habe Kamerun. Auch schön. Jan? Mhm. Auch Kolumbien, leider. Tut mir leid. Dann mache ich jetzt wohl eine 5 aus dieser 10, oder? Die Alex ist so optimistisch, die schreibt sich ihre Zahlen vorher auf. Naja, sagen wir so, ich schreibe mir auf, dass ich, wenn ich bis jetzt noch nichts gehört hatte. Und was hat er da, Freider? Ich habe Kasachstan. Oh, schön. Mein Glücksbringer ist eine Katze. Irrest du Katze? Meiner auch. Schade. Meiner ist ein Käfer. Meine ist ein Kuhfladen, weil es gibt tatsächlich, ungelogen, ganz ehrlich, es gibt einen Jungen, der sammelt Kuhfladen und verkauft die als Glücksbringer und ich verarsche euch wirklich nicht. Der heißt da drin nie. Was hast du sonst noch in deiner Freizeit? Jan, was hast du? Kirchenglocke. Auch schön. Da, Freider. Eine Katzenpfote. Und das hebt sich ganz deutlich von der Katze ab. Hier, es ist nur ein Stückchen. Ich nehme lieber die Katze, aber das ist ja deine Sache. Mein Scheidungsgrund ist auch die Katze. Wie ist es bei Restocats? Mein Scheidungsgrund ist die Kälte. Berlein? Keine Arbeit. Pflanze? Keine Ahnung. Nein, halt, stopp. Nach Berlin kommt René. Ich habe Kuhfladen sammeln, weil ich denke mal, eine Frau findet sich sehr erotisch. Ja, wenn es deine Freundin täte, würdest du dich wohl auch trennen. Gehe ich davon aus. Okay. Richtig, Jan. Krankheit. Das ist aber fies. Darf? Ich habe dann nichts. Oh, schade. ich habe bei Pflanze leider gar nichts. Hörst du Katz? Ich habe Koriander. Das hast du schön gemacht. Berlin. Kaktus. René? Habe ich nicht mehr, weil irgendjemand da schon Stopp gesagt hat. Ich weiß jetzt nicht wer, aber... Jan? Bei Zeitangabe? Nee, bei Pflanze. Ah, ich habe die Pflanze wieder vergessen, Mann. Da steht sie nicht in meiner scheiß Liste drin. Schreib sie rein, du Trottel. Ja, dann mach gibt's jetzt 0 Punkte dafür. Tut mir leid. Schade. Und da Freider. Pflanze? Ja. Waren noch nicht kreativ genug, mir eine auszudenken. Schade. meine Zeitangabe ist kaum. Meine ist Kürze. Kürze? Heißt das nicht in Kürze? Nein, heißt es nicht. Nicht, gut. Es wird ja auch mit I anfangen. Eben. Berlein, hast du eine Zeitangabe? Kanadische Zeit. gut. Aristocats, du hast richtig Glück. Dass in Kürze mit ihr anfängt. René? Schön. Nee, ich hab ja seit hier nichts mehr. Ah, gut. Jan? Ich hab kurz, aber kriege ich dafür trotzdem noch 10 Punkte, weil das ist ja nicht das gleiche wie in Kürze. Deswegen habe ich ja Kürze genommen. Ach so, okay, dann habe ich doch nur 5. Ist okay. Nein, das ist richtig. Du hast kurz, ich hab Kürze. Darf? Ach so, ja, gut. Okay. Ich hab kurz vor. Kurz vor, auch gut. Ja, dann habe ich leider auch keine Sendung, weil dafür blieb mir dann auch keine Zeit mehr. Ich präsentiere K1. Ich habe eine. Kalbas, René? Na, ich sag doch, ich habe seit... Nee, der hätte ja sein können. Jan? K11. Darf Reiter? Dreimal darf ich raten, ich habe da auch nichts. So, hatten wir wohl alle nicht so viel Zeit am Ende. Nee, finde ich gemein. 10, 20, 30. Ich bin heute schlecht. Ich habe nur 35, ja? An denjenigen, der hier Stopp gesagt hat, ich hasse dich. Aber heißt, ich will ja nicht unfair sein, heißt es ja noch nicht 2 bei Calvas? Ja. Das heißt aber auch in Kürze und nicht Kürze. Also wenn wir jetzt päpstlicher als der Papst sein wollen, dann lege ich auf. Wir heute mal alle mal gnädig. Ja. Knetig fängt übrigens auch mit K an. Knetig. Dann haben wir da noch einen Angbor in dem Chat, der uns einen Buchstaben verraten könnte. Moment, ich brauche einen anderen Stift. Okay, ding, ding, ding, Sekunde, Sekunde. Okay. Na denn, kann er uns jetzt einen Buchstaben verraten vielleicht? Ich habe mir jetzt die Punkte aufgeschrieben und jetzt, ja. Gut. Ich bin bereit. Dann, wenn der irgendwo bereit ist, sind wir auch bereit zu einem L. Wie Liebe. Ich habe verloren. Ich habe verloren. Zählt bei Land, Land? Nein. Darf so etwas Schweinisches sein? Mach doch, was lustig bist. Okay. Ich habe verloren. Ich habe verloren. Mir fällt nichts ein. Ich bin so unkreativ. Wer tauscht Pflanze gegen Scheidungsgrund? Nein, wir tauschen nicht. Stopp! Ah, du bist doch död. Im Augenblick. Ich bin manchmal död. Ah, es ist wahr. Ich habe ganz, ganz kurz, bevor du Stopp gesagt hast, auch eine Pflanze gefunden. Das ist Pech, wenn du sie nicht aufgeschrieben hast. Hm. Sag schon mal vorweg, ich lasse Kritik an meinem Glücksbringer später zu. Eventuell ich auch. Meine Stadt ist Limburg. Meine auch. Aber da bin ich geboren. Meine Stadt deswegen. Ist Lisa an der Mosel. Lisa. Mhm. René? Ich hab Lübeck. Auch schön. Ja, da komme ich doch her, Mensch. Ach, dann nehme ich doch Ladenburg. Ich nehme Ladenburg, wenn sie daher kommt. Ja, aber sie hat's ja nicht. Also sie kann sie ruhig nehmen. Okay. Ja. Genau. Bei Start? Ja. Hab ich leider gar nichts. Ah, doch, so viel. Darf weiter? Ich hab bei Stadt und bei Land nichts. Das ist schade. gut, ich hab bei Land Luxemburg. Ich auch. René? Hab ich auch. Jan? Liechtenstein. Ah, darf weiter. Nix, ne? Ja. Sorry. Wir hören das nur so gerne. Mein Glücksbringer ist der Lastesel, den ich natürlich immer mit rumschleppe. Mein Glücksbringer ist Lametta. Oh, bist du drauf? Das habe ich auch. Ah, ihr seid beide so drauf, gut. Ja. René? Ich habe eine Luchspute. Aua. Jan? Ein Leichenteil. Hm? Ein Leichenteil. Darf Reiner? Glücksbringer. Aha. Langosch. Was? Langosch. Hm. Wer ist das? Oh, ihr habt keine Ahnung. Oh, ihr seid so arme Menschen. Langosch, so wie Kurzschnut. Ja, dieses zum Essen-Ding. Dieses Langosch. Wenn ich herausfinde, dass das schwäbischer Dialekt ist. Langosch ist eine Brotspezialität. Langosch ist sowas wie Crepe. Das gibt's beim Crepe-Stand. Muss ich das? Aus Ungarn. Das klingt hessisch und klingt wie Langosch wie Kurzschnut. Genau, Kraftkalatsch. Gut. Gut, dann halt Langosch. Wenn es das gibt, ist das halt ein Glücksbringer. Mir doch auch recht. Das weiß ich auch. Schön. Dann sind wir beim Scheidungsgrund. Lochblech statt Fußmatte. Die Liebe. Bei mir ist es das Lotterleben. Ah, auch schön. Ich hab Lümmel fehlt. Ungünstig. Ja? Wäre ich jetzt? Ja, also ich habe doch sonst keinen Jan hier, glaube ich, in der Reihe. Ich habe gelacht, ich habe dich nicht gehört. Leichen im Keller. Auch schön. Doch, leider. Scheidungsgrund. Scheidungsgrund. Lutscher. Nee, ist richtig. Meine Pflanze ist der Löwenzahn. Ja, ist kurz. Gerne. Wie die Mette. Der Löwenzahn ist mir auch eingefallen, aber du lässt mich ja nicht. So weit hast du nicht mehr geschrieben? Nein, ich habe nur noch das L. Das ist ungünstig. Zählt das noch? Nee. Mann. Ich habe auch den Löwenzahn. Schade. Gerne. Kam an. Dann haben wir noch einen Tag Freitag. Ich habe eine Lose, weil die Chinesen ja kein R aussprechen können. Das ist doch doof. Nein, ich hab keine. Nein, das zählt nicht. Ja. Aber cooler Versuch. Ja. Übrigens, die Chinesen können zwar keine R aussprechen, aber es wird zu einem W, einem gehauchten W übrigens. Nicht zu einem Lose. Das stimmt gar nicht. Das stimmt wohl. Diskutiert an anderer Stelle weiter, meine Zeitangabe ist lang. Ich habe ganz kurz... Ich habe Lanz vor sechs. Lanz kurz vor sechs habe ich. Nee. Steht das nicht? Schon? Leider Lanz kurz vor sechs nicht. Wer dann? Ich in eine Fernsehsendung müssen. Ich habe keine. Also bei Pflanze habe ich Leon. Ne? Ja, aber was ist Zeitangabe? Ach so, Ljubljana. Das ist eine Stadt. Ja, aber da ist eine andere Zeit. Ach so. Die Uhren anders. Die Ljubljana-Zeit. Gut, dann hat noch einer uns eine Zeitangabe mitzuteilen. Mm-mm. Dann habe ich bei Sendungen die Late Line. Ja, oh, die ist so toll. Ich habe Lanz. Aua. Freiwillig? Freiwillig. Ist so doof. Das wird noch schlimmer. Aber wir kommen schon wieder durcheinander. Rest du, Katz? Entschuldige mich, aber ich habe den Gliedcast. Ach du Scheiße. Ich weiß. Okay. Ich habe erst Gliedcast verstanden. Ich frage mich auch. Wir sind doch gar nicht bei G. Was? Vergiss es. Alles ist gut. Bärlein, deine Sendung? Lindenstraße. Ah. René hat was dazwischen gebrüllt, oder? Entschuldigung, Lanz, aber die Bärchen, die sucht sich immer nur die Assi-Sendung raus, ne? Ja, ne? Ja, Lindenstraße schon mit Assi. Vor 15 Jahren. Hartz IV TV nennt man das. Ja, solche Assi-Sendung. Ja, egal, aber die sehe ich gerne. Ich merke das. Deine Hobbys. Ja. Jan. Was war denn? La Folie lecker. Uff. Da, Freider. Sehe ich so aus, als würde ich gewinnen wollen? Ja. Nee, aber ich werde es nicht tun. Okay. 30, 40, 50, 55. Mensch. Gucke an. Achso, 10, 20, 30, 0, 10. 45. Auch schön. Ich glaube, ich muss meine Punkte nicht zählen. Du kannst sie an einer Hand abgucken, ne? Mhm. Nein, ein 2. Dann haben wir da noch den BML, der uns noch einen Buchstaben sagen darf. Ob er es auch wird. Drücken wir mal. Nee, ich glaube, der... C. Oh Gott. Ich bin noch gar nicht so weit. Ja. Ich hatte auch gerade eine Flasche in der Hand, jetzt mach hinne. Aber ich muss doch noch radieren. Nein, schreib's unten drunter. Ich hab verloren. Oh mein Gott. Also, der Duff ist unser, der macht nur mit, weil er verlieren möchte, weil es ihm dann besser geht. Ja, dann sag mal einen Buchstaben. C. C. C. Okay. Stadt. C. Oh. Gibt es einen Fußballclub mit C? Stimmt. Ja? Weil ich finde keinen. Gibt es eine Finanz mit C bestimmt, oder? Oh, puh, weiß ich nicht. A fängt nicht mit C an. Nee, A ist auch keine Zeitangabe. Pflanze. Sendung. Du solltest auch schreiben, nicht nur lachen oder googeln. Googeln, auch eine schöne Idee. Wir googeln nach einer Sendung. Scheidungsgrund mit C muss es doch auch geben. Es muss auch ich habe einen C geben. Was? Ich habe einen Scheidungsgrund mit C. Ich auch. Aristokats, was wolltest du? Fällt nicht mal ein Wort mit C ein. Mir fällt nicht mal ein Wort mit C ein. Christ. Ah, Christ, Scheidungsgrund, Christ. Nee, dann hat man das gar nicht geheiratet, du Trottel. Na doch. Man kann auch ohne Christ heiraten. Nur nicht so gut. Ja, stimmt. Oh Mann, natürlich. Bei irgendwem ist gerade eine Feuerwehr im Hintergrund. Bei mir. Ich höre das. Solange die nicht zu dir will, ist alles gut. Ich sag mal Stopp. Ich nicht. Ich mach weiter. Ich mach auch weiter. Das nenne ich jetzt hier Unterwanderung der Spielregeln. Stopp, habe ich gesagt. Chemnitz. Ich habe Coburg. Oh, ah, man. Aris, du kennst? Ja, auch Chemnitz. Schade. Aris, du kennst ja Böse, fällt mir auf. Aris, wer denn? Was habt ihr bei Stadt? Ich hab Chemnitz. Ich hab Schiele. Ja? Oh, das ist eine tolle Stadt, du. Skihütte? Land? Nee, aber Schiele ist ein Land, keine Stadt. Oh, sorry. Kein Problem. Dann hast du da wohl null. René? Ich hab Coburg. Wie Sachsen-Coburg, nur mit Coburg. Jan? Auch Chemnitz. Ach, schön. Da, Freider. Ich hab nicht Chemnitz. Sondern? Gar nichts. Oh, mein Land ist China. Meins auch. Meins ist Chile. Ich hab Cordoba. Berlin hat was gesagt? Ich hab auch China. Auch China, gut. Passiert. Noch einer und Land? Gut. Mein Glücksbringer ist eine Clownsnase. Es tut mir echt leid, ich habe Probleme gehabt, ein Wort zu finden. Meins ist Cockring. Oh. Das habe ich auch erst überlegt. Schöner Glücksbringer, trägst du den immer, ne? Nee, hab ich nix. Am Finger. Ja. Ich habe einen Cuxhaven-Sticker. Oh, wenn der mein Glück bringt. Weiß ich nicht. Jan. Eine Champagnerflasche. Der Freider. Ja. Der Freider hat keine... Als Glücksbringer habe ich Christoph Kolumbus Kopf. 20 Punkte, oder? Wegen guten Personen. Nein. Mein Scheidungsgrund ist ein bisschen obskur. Eine Chlorsammlung. Aber das ist halt der Martin, so gefährlich. Das ist chaotisch. Ach, chaotisch, auch schön. Berlin, dein Scheidungsgrund? Habe ich nichts. Ah. Ich hab Chorprobe. Weil wenn der Mann immer bei der Chorprobe ist oder die Frau, weiß man nicht, und dann immer zu spät kommt und dann sagt der Mann oder die Frau, nein, das reicht nicht. Jan, was hast du? Computer kaputt. Au. Das ist natürlich ein astreiner Scheidungsgrund. Das war ja die Sache, ich muss kurz erzählen, mein Computer war mal kaputt und Jan hat sich von mir getrennt. Also ich kann sagen, es ist wirklich real. Stattgefunden. Jan hat sich von mir getrennt, als mein Computer kaputt. Sowas Gemeines. Ja. Da, Freunde, was hast denn du? Bei Scheidungsgrund ein Clinch. Ein Clinch, oh, der ist hübsch. Ja. Ein Clinch. Wie gebildet und intelligent ich doch bin, auch wenn ich verliere. Meine Pflanze ist Chicorée. Was ist denn übrigens? Erst kommt noch die Fernsehsendung. Nein, zuerst die Pflanze. Aber. Achso, sorry. Aristocats? Die Aristocats hat keine Pflanze. Schade. Also meine Pflanze ist Chili. Ah. Ich habe eine Christrose. Scheiße! Das habe ich auch, Mann. Nur weil ich Christ gesagt habe. Fernsehsendung ist bei mir CNN. Alex, ja? Du bist schuld. Sowieso. Was, CNN ist ein Sender? CNN ist ein Sender, ja. Hättest du mal CNN News oder so genommen? Sendung. Sie meint doch CNN News. Hat sie doch gesagt. Ja, völlig, gut. Ja. Hab ich übrigens auch. Meine Sendung ist der Content-Cast. Meiner ist der Kulinarik-Cast. Ich habe die CNN News. Aber wie Zeitangabe sind wir übersprungen. Das hab ich muss noch meine Sendung sagen. Ach, du hast noch gar keine Sendung gesagt. Jan, entschuldige bitte. Ich hab Chaos Radio Express. Ah, auch schön. Hat deine Sendung, das glaube ich nicht. Hat er da Freitag auch noch eine Sendung für uns? Willst du mal raten? Meine Zeitangabe ist circa 8. Meine Zeitangabe ist C für 100. Nein. Wer hat steht aber in den Jahreszahlen so drin. Aber wir hatten geklärt, dass Einzelbuchstaben nicht gehen. Okay. Ich hab Striche, aber es fängt nicht mit C an, ne? Meine ist chinesische Zeit. Ah, die ist chinesisch. Bärlein macht das toll. Na, Freitag? Nee, hast du eine Zeitangabe für uns? Aber Einzelbuchstaben zusammenhängend mit Ziffern gehen doch, oder? C4 ist eine super Zeitangabe, weil C4 sagt dir, es ist zu spät. Stimmt. Oder es ist Zeit zum Rennen. Das symbolisiert C4 auch. Aha. Ist der Meinung noch jemand anders? Nee. Natürlich, C4 hat, das kennt ja wohl jeder, C4, der Plastik-Sprengstoff. Ja, aber das ist doch keine Zeitangabe. Natürlich. Nein. Hier ist wie TNT. Wenn du TNT hörst, dann rennst du. Nein, ich habe da aber schon eine 1 davor. Dann musst du die 1 wieder wegmachen. Oder beim Zusammenzählen vergessen. Sonst komme ich mit der großen Tippex-Dose. Genau. Wir kommen alle mit der Tippex-Dose und machen dir die Nase weiß. Darf ich kurz was sagen? Wir haben okay, jetzt fängst du die Nase schon an mein iPad. Wir haben noch 13 Minuten. Richtig. Ja. Das heißt, wir sollten jetzt vielleicht eine Runde Hangman noch ganz, ganz schnell spielen, obwohl es reicht wahrscheinlich auch nicht mehr für alle. Ja, wir wollen wir noch ganz, ganz schnell zusammenzählen? Ja, genau. Spielen? Okay. 90, 100, 145, 185. Oh, ich habe 35. Ich habe gar nicht mitgezählt. Wie bitte? Ich habe gar nicht mitgezählt. Oh, schade. Schade. Also, 100, also 190. Der will nur nicht, dass ich gewinne, der kleine. Ja, natürlich. Ich rechne noch. Ich soll ich auch mal ein Mikro blasen? Ich hab 185. Ich auch. Ich hab 195. Ich hab mal genauso viel wie du, Alex. Ich fühle mich so toll. So, wenn wirklich noch jemand Lametta als Glücksbringer hatte, habe ich 195. Nee, ich hatte keinen Lametta als Glücksbringer. Nee, war Pärchen. Ach stimmt, Pärchen. Tja. So ist das Leben. Wer hat denn jetzt gewonnen? Im Zweifelsfall ich. Der Jan, glaube ich. Ich habe am wenigsten hier gewonnen. Der Jan und der Aristocats. Ich habe irgendwem genauso viel. Ich habe 195. Wer hat noch 195? Ja, auch mit dem Aristocats. Ja. Genau. Aristo, nicht Ario. Ich wusste, dass das kommt. Ich habe am wenigsten. Ich finde, ich habe gewonnen. Du bist der Sieger der Herzen. Ha, mein Spruch. Fax privat. Ah. Glaube ich auch nur, dass ich euer Sieger der Herzen bin. Ich auch nicht. So, und weil ich irgendwie meinen Namen hier ganz vorne hingeschrieben habe, fange ich dann auch einfach mal an mit dem Hangman, welches 11 Fehlerpunkte hat, theoretisch. 1, 2, 3, ach so. Ja, schon richtig. Hast du auch 11 Buchstaben? Ich habe auch 11 Buchstaben. Also ihr könnt jetzt für jede Buchstaben einmal falsch machen und dann hängt der Mann und keiner hat das Wort. Oder so ähnlich. Musst du mir nochmal kurz erklären, das verstehe ich jetzt noch nicht. Na, du machst 11 Striche auf ein Blatt Papier, worüber dann irgendwann mal Buchstaben gehören. Ja. Unten drunter schreibst du am besten auch die Zahlen. Jetzt raten wir der Reihe nach Buchstaben durch. Beziehungsweise ihr ratet die Reihe nach Buchstaben durch. Und der das Wort am Ende lösen kann, brüllt, ich kann lösen. Ah ja. Auch wenn er nicht an der Reihe ist. So, okay. Wir haben wie viele Buchstaben sind es? 11. Wir haben noch 10 Minuten. Wollen wir nicht anfangen? Dankeschön. Ich fange doch schon an. 11 Buchstaben habt ihr? Ja. Dann hätte ich gerne meinen ersten Buchstaben von Aristocats gewusst. Ich weißt sag du den mal selber nicht? D. D wie Dora. Ein D ist leider nicht dabei und somit haben wir das Hügelchen aufgeschüttet. Berlein, dein Buchstabe? Berlein? Ja, Entschuldigung. Leider nicht dabei, Pfosten. René? E. Auf der 5, auf der 9 und auf der 11. Welcher Buchstabe? Egal. Welcher? Emil. Auf welchen Zahlen? 5, 9. Oh, pass doch mal auf, Junge. Und 11? Aber der El Spotto wird das E-Kleine in den Chat nochmal werfen. Ja, Der macht das immer ganz toll. Ich muss ein Lob ansprechen an den Herr Spotto. Ja, der Herr Spotto spielt toll mit. Auch wenn der gerne auch mal mit telefonieren darf. Skypen darf, heißt das heutzutage. Nach dem René haben wir den Jan. Ein P. Leider nein, das macht den Querbalken. Darf Reiter. Ein kreatives K. Das macht leider wieder einen Balken. Das nächste wird der Strick sein. Aristokats? Sag mal ein R. Ja, wieder einer. Hast du damit den Strick gehängt? Bärlein? Ein L. Ein L ist auf der 2. Ich hätte gern ein N wie Norbert. Dann schreib das doch einfach auf die 6. Jan? Ein Q. Ein Q? Nein, ein Q bedeutet der Kopf. Q ausgeschrieben? Genau. Darf einer? B. Das ist kein Buchstabe. Auf die 1. Ich kann lösen. Na denn? Nee. Errest du jetzt? Ich bin von M. Dann schreib das doch auf die 4. Bärlein? Lumento-Pferde. Entschuldigung, ich kann lösen. Falsch. Bärlein? Ja, Das stimmt, passt dann gut. Sag ich mal ein K. Hatten wir schon. Oh, sorry. Kein Problem. Darf ich nochmal oder ja, nicht? Ja, ja. Okay, dann ein A. Leider nein. War auch schon. Stimmt. Oh, oh. Auch schon. Ja, ganz am Anfang hatten wir das A gemacht. Hast du damit nicht, Bärlein, dritter Versuch von Bärlein und dann bist du. Ja, okay, dann sag ich mal ein B. Hatten wir auch schon, steht auf der 1. Ach, steht auf der 1. Ja, kein Problem, Entschuldigung. Aha. Also wir haben inzwischen ein B auf der 1, ein L auf der 2, ein M auf der 4, ein E auf der 5, ein N auf der 6, auf der 7 ein W und auf der 9 und auf der 11 ein E. Ich hätte gerne ein F. Nein, ein U, U wie Umi. Hatten wir schon A? Ja. Hatten wir schon, ja. René hat ein U, das kommt auf die 3. Das dachte ich mir nämlich. Aber bringen tut's nichts. Schade. Jan. Ich bin gerade am Nachdenken. Also ich weiß es. Aber ich sag's nicht. Das ist aber ungünstig. Ja, weil das nicht mal von mir kam, von daher war es auch. Du, Alex, du weißt schon, dass Blumenerde 10 Buchstaben hat und auf der 9 kein E? Ja. Das klingelt bei mir das Telefon. Dann nehme ich mal ein R. Ein Richard? Ja. Nein, da haben wir den Körper hängen. Hallo? Daff? Na, du kannst dich ca. 10 Minuten nochmal anrufen. Ein I. Ein? Viertel nach 9. Ein I. Na, okay. Wie Inge? Das ist auf der 8. Ich habe ein Spiel hier und online. Ich weiß es. Das ist gleich das Ende. Na denn? Okay, mein Schatz. Blume, das Biene. Falsch. Errest du jetzt ein S? Ja. Shit, ich bin so... Ja, ich weiß es. Auf die 9. Ich weiß es. Auf die 9? Nee. Die 10. Oh, 10, genau. Entschuldige. Kann ich jetzt lösen? Ich will bitte lösen. Wer war denn jetzt zuerst am Lösen? Ich war zuerst am Lösen. Nee, ich hab zuerst gesagt. Nee, ich die Möb 424 nee, war als erstes. Ja, die Spielverderber im Chat finde ich eh gemein. Ich hab's ja, zuerst gesagt. Ja. Nein, ich war zuerst. Nein. Ja, doch. Nee, ich war zuerst. Nein. Doch. Blumen, wie ist Spoiler? Schön. Nee, aber ich war zuerst, wirklich. Kann man sich ja nachher mal bitte anhören und dann kriege ich die Lorbeeren. Ich war zuerst. Sehr gerne, ich war zuerst. Also sagen wir einfach mal, ich krieg den Punkt. Bis dann. Wer ist denn danach? Der Aristocats. Aristocats. Nach mir ist Aristocats, genau. Hat er ein Wort, eine Buchstabenanzahl bei uns? Am besten. Natürlich habe ich das. Schön, dass du dich vorbereitet hast. Was mit Umlauten? Ui. Ui. Ai. Dann sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich suche noch eine Farbe aus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich hätte gerne ein E. 8, 9, ja, 10, und zwar 11, auf der 5, auf der 9 genau. Und auf der 11. 5, 9, 11. Mhm. Ein E wie Emil. 2, 4. Richtig? 5. 9, 11. 9, 11. Berlin, ein Buchstabe von dir. Nein, ist der Hügel. Mhm. René? Ich hätte gerne ein N. Ein N? Ja, war jetzt das U da oder N nicht? N ist dabei, das ist auf der 6. Nicht. Ist nicht dabei. N wie Nordpol oder M wie Martha? René? Norbert. Norbert. Ist dabei, ist auf der 6. Ist auf der 6. Blumenwiesen. Genau. Wisst ihr? Nee, U war ja nicht dabei. U war ja nicht dabei. Nee, eben. Lahmenwiesen. Mhm. Jan? Ein Piwi Peter Lustig? Nein, das ist der erste Balken. Der Freitag? Ein I. Wie Inge. Wie Inge ist dabei, ist auf der 4. Ich bin so gut. dann bin ich mit einem S. S ist nicht dabei. Schade. Was war denn außer dem U noch nicht dabei? Weil wir sind schon beim P. Ah. Nach mir ist dran das Bärlein. Warte mal kurz. Jetzt muss ich mal überlegen. Sagen wir mal, das ist echt schwer. Ein O. O ist auch nicht dabei. Auch nicht dabei. Dann hätte ich gerne ein R wie rein. Regina. Regina. Das ist dabei, und zwar auf der 3 und auf der 12. Aha. Und auf der? Auf der 12. 12. Klosterbräume, Melissen, nicht Mariengeist, richtig. Ich bin raus. Wer hat jetzt den Buchstaben gesagt? Bärlein, wa? Der letzte Buchstabe kam von Bärlein oder von wem? Nee, von mir. Ah. Wir haben noch 2 Minuten. Dann ist Jan Minute dran. Ah. Genau. Dann überziehen wir halt 5 Minuten. Auf also stehen wir ein Kuh. Ja, Kuh ist nicht dabei. Schade, da Freitag. Ein Babyblasebalg. Babyblase ist auch nicht dabei. Hatten wir schon? Nee, hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht. B hatten wir doch schon. Ein P wie Petra hatten wir schon. Ach, das war P, das habe ich jetzt falsch verstanden. Macht ja nichts. Nee. Ah. Damit hängt ja schon der Strick. Dann bin ich dran mit einem A. Oh, das ist schlecht. Ja, ist dabei, auf der 2 und auf der 8. Lustig. Ah. Welcher Buchstabe? Das A auf der 2 und auf der 8. Berlin? Dann nehme ich mal ein J. J ist nicht dabei. Nee. Schade. Dann hätte ich gerne ein M auf der 1. Ja, genau. M auf der 1. So weit war ich auch schon. Schon, ja. Sonst kein M? Sonst kein M, nein. Jan. Ein W wie Werner? Hatten wir schon. Hatten wir noch nicht. Ist aber nicht dabei. Hatten wir noch nicht. Baby Bertha hatten wir schon. Okay. Aber kein Vivi Werner. Mhm. Und ist das dabei oder nicht? Das ist nicht dabei, nein. Oh, ich kann lösen. Ich kann lösen. Das ist schön, du bist dran. Marienkäfer. Ja, genau. Ja, genau. Bravo. So, dann würde ich vorschlagen, vielen Dank fürs Zuhören. Aufhören. Klasse. Gut, dann haben wir es mal wieder geschafft, einen Spieleabend zu überstehen, ohne dass uns die Köpfe qualmen. Aber fast. War nicht ganz. Ja, aber fast. Aber toll, ja. Fand ich unheimlich schön. Ja, nächste Woche gerne wieder. 19 Uhr, gleiche Stelle und Welle und so. Ja. Gleiche Stelle und Welle, das ist ein Reim. Und mit diesem Reim verabschieden wir uns auf 5.0.0.com. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Gäste können wir noch nicht sagen und wollen wir auch nicht sagen. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.